نقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن حبيبنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله وخاتم المرسلين ونصلي ونسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المتقين صل اللهم وبارك وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين آمين أما بعد Ist der Ton soweit klar? Könnt ihr mich klar hören, inshallah? Alhamdulillah. طيب. Also ich habe mir jetzt die Fragen angehört und die Fragen, die hier gestellt wurden, sind natürlich sind in ihrer Gesamtheit wirklich alle sehr interessant und müssen auch entsprechend ausführlich beantwortet werden. Es ist nur so, dass eine Reihe von diesen Fragen einer sehr ausführlichen Antwort bedürfen, das zu einem. Und einige dieser Fragen, ich meine, basieren ganz einfach darauf, dass den Fragenden oder ja, dass manchen dieser Fragenden eben die Grundlagen fehlen. Und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht ist es einfach sinnvoller, wenn ich jetzt, ich möchte ja in dieser Vortragsreihe, das soll eine ganze Reihe werden, und viele dieser Fragen können erst dann beantwortet werden und geklärt werden, wenn gewisse Grundlagen erklärt sind und verstanden worden sind. Und deswegen habe ich gedacht, ist es vielleicht sinnvoller, wenn wir jetzt inshallah einfach mit dieser Reihe jetzt mal fortfahren. Ich mache also jetzt den Vortrag und anschließend an den Vortrag werden wir versuchen, einige dieser Fragen zu beantworten. Alle werden wir sicher nicht beantworten können, weil, wie gesagt, diese Fragen bedürfen einer sehr ausführlichen Erklärung. Und nicht nur das, der andere Punkt ist auch, dass ich inshallah einige dieser Fragen werden sich durch den Vortrag klären und werden ihre Antwort im Rahmen des Vortrages finden, inshallah. Aber ich bitte also die Brüder und die Schwestern, die hier solche Fragen stellen, Geduld zu haben, also mit mir da ein bisschen Geduld zu haben. Ich brauche ein bisschen Zeit, ich brauche einige Lektionen, um diese Grundlagen zu erklären und dann aufgrund, also wenn diese Grundlagen einmal geklärt sind und verstanden worden sind, können wir darauf aufbauen, können dann im nächsten Schritt inshallah auch diese Detailfragen beantworten. Bismillah ta'ala. Aber einiges werden wir schon inshallah auch im Vortrag vorwegnehmen. Also wenn der Admin einverstanden ist, also Islam Information, dann beginne ich jetzt mal lieber mit dem Vortrag. Und vielleicht können wir dann anschließend, also ich beginne mit dem Dars einfach und vielleicht können wir anschließend dann also diese Fragen beantworten. Und so wie es aussieht, also so wie es bis jetzt aussieht hier in Paltalk, habe ich, wenn ich jetzt hier mal schaue, also es sieht so aus, als könnte ich heute auch ein bisschen länger, also wir könnten vielleicht überziehen, über 21.30 Uhr hinaus, inshallah, je nachdem, wenn es eben mehr Fragen gibt. Tayyib, barakallahu fikum. Zu den wichtigen Dingen, die wir letztes Mal erwähnt haben, wir haben, um das ganz kurz zusammenzufassen, was wir letztes Mal erwähnt haben, wir haben festgestellt, dass ihr wisst ja alle, die Grundlage des Islam ist der Tawhid. Die Grundlage des Iman ist der Tawhid. Wer den Tawhid nicht verstanden hat und den Tawhid nicht umsetzt. Natürlich, wenn er ihn nicht verstanden hat, kann er ihn auch nicht umsetzen. Also wer den Tawhid nicht verstanden hat, wer den Tawhid nicht umsetzt, wer das Gegenteil des Tawhid nicht kennt, also den Schirk, wer diese Dinge nicht kennt und nicht versteht, der kann gar kein Muslim sein. Und es nützt ihm nichts, seine Gebete zu verrichten, es nützt ihm nichts zu fasten und so weiter, solange er nicht diese Grundlage verwirklicht hat, solange er nicht grundsätzlich einmal den Tawhid verstanden und verwirklicht hat. Und vielleicht finde ich hierzu ein paar wichtige Aussagen von einigen Ulama, die ich in diesem Zusammenhang anführen möchte, inshallah. Ja, Ich habe hier schon was vor mir. Und zwar sagt Sheikhul Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, er sagt hier, اعلم رحمك الله أن فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم. Wisse, möge Allah dich segnen, dass die Verpflichtung, also der Fard, dass die Verpflichtung, die Shahada zu kennen, die Shahada, la ilaha illallah, zu kennen und zu verstehen, qabla fardi salah, dass diese Verpflichtung vor die Verpflichtung des Gebetes gesetzt ist und vor der Verpflichtung des Gebetes kommt. Die Verpflichtung, die Shahada zu kennen und zu verstehen, also la ilaha illallah, zu verstehen, kommt vor dem Gebet, kommt vor der Verpflichtung zum Gebet und vor der Verpflichtung zum Fasten. فَيَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ مَعْنَى ذَلِكَ أَعْظَمَ مِنْ وُجُوبِ بَحْثِهِ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَتَحْرِيمِ الشِّرْكِ وَتَحْرِيمُ نعم فَيَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ مَعْنَى ذَلِكَ أَعْظَمَ مِنْ وُجُوبِ بَحْثِهِ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ. Und deswegen ist es wajib, deswegen ist es Pflicht für den Diener Allahs, deswegen ist es Pflicht für den Abd, für den Sklaven Allahs, dass er nach der Bedeutung der Shahada, dass er sich um die Bedeutung, um das Verstehen der Bedeutung von La ilaha illallah mehr bemüht als die Verpflichtung, die darin besteht, das Gebet zu verstehen und das Fasten zu verstehen. Also die Verpflichtung, die Shahada zu erlernen, den Tawhid zu erlernen und zu verstehen, ist wichtiger als die Verpflichtung, das Gebet zu erlernen und das Fasten zu erlernen. Und ich habe auch letztes Mal schon gesagt, dass ein Problem sehr vieler sogenannter Dua, also sehr vieler sogenannter Shuyuch und Ulama und Prediger darin besteht, dass sie in erster Linie alles Mögliche unterrichten, außer dem Tawhid. Und dass der Tawhid überhaupt nicht unterrichtet wird. Und wenn das Thema Tawhid aufgegriffen wird, dann geht es in der Regel um Tawhidul Asma'i wa Sifat. Dann geht es um die Frage der Namen und der Eigenschaften Allahs, und diese Themen werden dann sehr genau und sehr ausführlich behandelt. Während die Grundlage des Tawhid, Tawhidul Rububiyya und Tawhidul Uluhiyya, nicht richtig erklärt wird. Und damit meine ich, grundsätzlich wird nicht erklärt, was ist Tawhid? Wer ist der Tawhid? Und was bedeutet La ilaha illallah? Und wie nimmst du den Kufr gegen den Tawhid vor? Und wie kannst du Muslim sein? Denn wenn du die Shahada nicht verstanden hast, La ilaha illallah nicht verstanden hast, kannst du nicht Muslim sein. Und du gehst in die Moschee, du hörst eine Freitagspredigt und der Imam dort spricht eine Stunde darüber, dass du Taqwa haben musst. Und dass die Taqwa eine der wichtigsten Eigenschaften des Muslims ist. Und dann erzählt er dir, dass die Taqwa darin besteht, dass du dich bemühst, in der Früh zum Morgengebet rechtzeitig aufzustehen. Und dass du dich bemühst, nur Gutes zu sprechen und dich richtig zu kleiden und deine Kleidung reinzuhalten und vieles mehr. Und was du essen darfst und was du nicht essen darfst und wie du mit deinen Eltern umzugehen hast und wie du mit deinen Frauen umzugehen hast und wie du mit deinen Kindern umzugehen hast, welchen Umgang du mit deinen Nachbarn zu pflegen hast und so weiter und so fort. All diese Dinge werden erklärt und es wird dir erklärt, das sind die Grundlagen der Taqwa. Und dass du die Taqwa nur verwirrst. So, versteht ihr, also das Problem besteht darin, dass diese Imame und diese Shuyuch und diese Ulama, diese Freitagsprediger den Tawhid gar nicht verstanden haben. Ja, nicht einmal erahnen. Denn wie kann ich mich hinstellen zu Leuten, von denen ich weiß, dass die meisten von ihnen den Schirk nicht verstanden haben und den Tawhid nicht verstanden haben, und ich erzähle ihnen darüber, dass sie ihre Nachbarn gut zu behandeln haben und dass sie guten Umgang mit ihren Ehepartnern zu pflegen haben? Das sind sicherlich wichtige Dinge. Dass sie ihre Kleidung reinzuhalten haben, dass sie nur halal essen dürfen, dass sie keinen Zins nehmen dürfen, dass sie rechtzeitig zum Morgengebet aufstehen müssen. All diese Dinge sind selbstverständlich wichtig, aber wenn diese Imame nur von diesen Dingen sprechen und Tag ein, Tag aus, in jeder Khutba hörst du immer wieder diese Themen, dann zeigt es, dass diese Leute keine Ahnung davon haben, worin das Problem besteht. Das heißt, sie glauben, die Menschen haben ohnehin den Tawhid verwirklicht und wir können gleich zu den anderen Themen übergehen. Und ihr wisst, jeder Imam, jeder Alim spricht über die Themen, von denen er meint, dass sie in der Gesellschaft gerade aktuell sind, die brennend sind. Das heißt, das Problem, das ich bei den Menschen vorfinde, die vor mir sitzen, das spreche ich an. Und das erörtere ich. Und darauf gehe ich ein. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Sache. Aber jemand, der immer nur darüber spricht, was du essen darfst und wie du dich zu kleiden hast, und der meint, das ist eben das größte Problem der Muslime heute. Dass sie sich den Bart wachsen lassen müssen und dies und das. Er meint also, das sind so ungefähr die Hauptprobleme. Und dass sie die Hose kürzen müssen und über die Knöchel tragen müssen und so weiter, also höher als die Knöchel. Diese Themen werden Tag ein, Tag aus behandelt. Darfst du mit Niqab beten, darfst du nicht mit Niqab beten, darfst du Handschuhe tragen im Gebet, darfst du das nicht? Wichtige Fragen, aber ich meine, diese Dinge werden intensivst und ausführlichst behandelt und der Tawhid wird vernachlässigt. Und das zeigt, dass diese Leute den Tawhid nicht verstanden haben. Und deswegen sagt hier Muhammad ibn Abd al-Wahhab, er sagt weiter, وَتَحْرِيمُ الشِّرْكِ وَتَحْرِيمُ الشِّرْكِ وَالْإِيمَانِ بِالطَّاغُوتِ أَعْظَمُ مِنْ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْأُمَّهَاتِ وَالْعَمَّاتِ فَأَعْظَمُ مَرَاتِبِ الْإِيمَانِ فَأَعْظَمُ مَرَاتِبِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Und er sagt hier also weiter, und das Verbot des Schirk und das Verbot an den Tawhut zu glauben ist größer und gewaltiger als das Verbot, mit den eigenen Müttern und den eigenen Tanten Geschlechtsverkehr zu haben. So sagt hier Sheikhul Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Und dann sagt er weiter, فَأَعْظَمُ مَرَاتِبِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ, denn die höchste Stufe des Imanes an Allah, des Glaubens an Allah, ist die Shahada, ist La ilaha illallah. Und La ilaha illallah bedeutet sicher nicht einfach nur daran zu glauben, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und da haben wir auch ein ganz großes Problem hier. Wir sehen, dass die Menschen im Grunde die Bedeutung von La ilaha illallah gar nicht verstanden haben. Schlag irgendein Buch auf, irgendein deutschsprachiges Buch über Islam. Ein Buch, in dem der Islam erklärt wird. Und dort wirst du eine Übersetzung von La ilaha illallah finden. Wie übersetzen die Leute La ilaha illallah? Was ist jene Übersetzung von La ilaha illallah, die jeder einzelne von uns im Kopf hat? Und die wir sofort vor Augen haben, wenn wir diese Formel La ilaha illallah hören. Wir denken immer an, es gibt keinen Gott außer Allah. Oder es gibt keine Gottheit außer Allah. Oder es gibt keinen Gott außer Gott. Immer wieder die gleichen, also ähnliche Übersetzungen. Aber das hat alles nichts mit La ilaha illallah zu tun. La ilaha illallah ist viel mehr als das. Und die Tatsache, dass du in praktisch allen deutschsprachigen Büchern La ilaha illallah in dieser Form übersetzt vorfindest, zeigt, dass diese Menschen, die diese Bücher verfassen und die diese Übersetzungen vornehmen, La ilaha illallah nicht verstanden haben. Dass sie nicht begriffen haben, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen will. Und was der Tawhid bedeutet. Denn wenn La ilaha illallah einfach nur bedeutet, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dann wären die Mushrikun von Mekka, jene Menschen, die zu denen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Anfang entsandt wurde, in Mekka selbst zu den Mushrikun, dann wären diese Leute alle Gläubige. Denn sie alle haben daran geglaubt, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und Satan selbst glaubt auch ganz fest daran, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Also das allein macht einen Menschen noch nicht zum Muslim. Und ich habe diese Dinge auch früher sehr ausführlich erklärt. Ich habe das in manchen Vorträgen erklärt, aber es ist eine Grundlage. Es ist wichtig. Man muss es grundlegend verstanden haben. Diese Dinge muss man verstanden haben, um darauf aufbauen zu können. Und deswegen, das, was ich hier jetzt in diesen ersten Lektionen bringe, ist sicherlich eine gewisse Wiederholung dessen, was ich auch in anderen Durus gesagt habe, in anderen Lektionen. Aber ich muss das auch hier nochmals wiederholen, um diese Dinge klarzustellen. Also ein ganz wichtiger Punkt besteht darin, dass ein Mensch nicht Muslim wird, wenn er einfach nur glaubt, dass Allah existiert. Und dass La ilaha illallah nicht etwa bedeutet, dass einfach Allah subhanahu wa ta'ala existiert. La ilaha illallah ist viel mehr als das. Inshallah. Ich werde jetzt dieses Mal versuchen, die Ayat also auch mit den entsprechenden Nummern zu belegen. Vielleicht kann da noch jemand die Übersetzung hineinposten hier ins Hauptfenster, inshallah. subhanahu wa ta'ala hat im Koran immer wieder erwähnt, dass die Menschen, also jene Menschen, zu denen der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde, jene Menschen waren fest davon überzeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dass es keinen Schöpfer gibt außer Allah, dass es niemanden gibt, der das Universum lenkt außer Allah. Sie waren fest davon überzeugt. Ja, sie waren Götzenanbeter. Sie haben neben Allah noch anderen Wesen gehorcht. Sie haben anderen Wesen Gehorsam entgegengebracht. Nicht nur Allah subhanahu wa ta'ala, sondern auch anderen Wesen haben sie Gehorsam entgegengebracht. Und sie haben anderen Wesen gedient. Sie haben andere Wesen angerufen, angebetet, um Unterstützung gebeten. Aber sie waren fest davon überzeugt, dass all diese anderen Wesen, die sie an Allahs statt angebetet haben, dass sie keine Götter sind. Sie haben diese nicht als Götter betrachtet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Mushrikun von Mekka haben in Wirklichkeit, also dass man darf ja auch nicht glauben, dass diese Mushrikun einfach nur Tote angebetet haben. Also einfach nur Steine angebetet haben. Das ist wichtig. Sie haben nicht einfach nur diese Götzen angebetet, sondern sie haben Tote angebetet. Diese Götzen, die von den Mekkanern verehrt wurden, diese Steine, vor denen sich die Mekkaner niedergeworfen haben, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde, diese Götzen waren Ebenbilder waren steinerne Figuren, die Tote symbolisiert haben. Das heißt, in Wirklichkeit standen diese Götzen für, also vor allem diese wichtigen, diese bedeutenden Götzen, die von den Mekkanern verehrt und angebetet wurden, diese Götzen standen für Menschen, für rechtschaffene Menschen, für Salihun, für sogenannte Awliyaullah, für rechtschaffene Menschen, die zuvor gelebt hatten, die also lange vorher gelebt hatten, und die viel Gutes getan hatten. Das waren rechtschaffene Menschen und hatten meist einen hohen Rang bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und aufgrund ihrer Rechtschaffenheit und aufgrund ihres guten Verhaltens wurden diese Menschen natürlich bekannt in der Gesellschaft und haben eine wichtige Rolle gespielt in der Gesellschaft. Und als sie gestorben sind, Iblis hat versucht, die Menschen in den Schirk zu werfen, in den Schirk zu führen. Er hat versucht, aus den Menschen Götzendiener zu machen. Er hat versucht, die Menschen dazu zu bringen, Allah etwas zur Seite zu stellen. Ohne es zu ahnen. Und ohne zu merken, dass sie dadurch Mushrikun und Kuffar wurden. Und das ist natürlich wichtig. Iblis versucht, den Menschen zum Kafir zu machen. Er versucht, aus dem Menschen einen Mushrik zu machen. Das ist das Hauptziel von Iblis. Aber ohne, dass der Mensch das merkt. Wenn ein Mensch merkt, dass er in den Kufr verfallen ist, rettet er sich aus diesem Kufr heraus. Wenn er merkt, dass er in den Schirk verfallen ist, dann wird er diesen Schirk nicht weiterhin vornehmen. Und Iblis hat versucht, die Menschen schrittweise in den Schirk zu führen. So wie er das auch heute mit den sogenannten Muslimen macht. Oder schon seit Jahrhunderten gemacht hat. Und so wie er auch heute damit sehr erfolgreich ist und seit vielen Jahrhunderten erfolgreich ist, war er auch vor der Entsendung der Propheten sehr erfolgreich. Und er begann damit schon nach Adam a.s. In den ersten Jahrhunderten nach Adam a.s. haben die Menschen nur Allah subhanahu wa ta'ala gedient. Sie haben die Rechtsprechung nur bei den Gesetzen Allahs gesucht. Das heißt, nur die Gesetze Allahs hatten Gültigkeit unter ihnen. Und sie haben nur Allah um Unterstützung gebeten. Sie haben nur Allah um Hilfe angerufen. Sie haben nur Allah subhanahu wa ta'ala gedient und angebetet. Und im Hadith ist erwähnt, dass jene bedeutenden Götzen, Wad, Wasuwa, Wayaguth, Wayaguq, Wanasr, diese Götzen, die auch im Koran erwähnt sind, diese Götzen, diese steinernen Figuren, das sind ursprünglich Namen von rechtschaffenen Menschen gewesen. Wie das im Hadith, das kannst du in Bukhari nachlesen, ein langer Hadith von Ibn Abbas, dort ist das erwähnt. Dort ist erwähnt, dass diese Götzen, die von den Mekkanern angebetet wurden, oder überhaupt von den Arabern in der arabischen Halbinsel angebetet wurden, diese Götzen noch viele anderen, Lat, Manat und so weiter. Diese Götzen waren im Großen und Ganzen steinerne Figuren, die für rechtschaffene Menschen standen. Menschen, die Allah nahe waren, die in einer besonderen Form Allah subhanahu wa ta'ala gedient haben und ihr Leben in voll und ganz in den Dienst des Islam gestellt haben. Und ich sage jetzt bewusst des Islam, weil der Islam, wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Islam erst mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam beginnt. Er begann schon mit Adam alaihi salam. Und jeder Prophet hat immer nur den Islam verkündet und jeder Prophet war Muslim. Auch wenn die Scharia, die jeder Prophet gebracht hat, also die Gesetze, der Halal und der Haram, die von jedem Propheten gebracht wurden, diese Dinge waren unterschiedlich. Jeder Prophet hat eine eigene Scharia. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا. Für jeden Einzelnen von euch haben wir, also sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Propheten, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا. Jedem von euch haben wir eine eigene Scharia gegeben und jedem von euch haben wir einen eigenen Minhaj, einen eigenen Weg gegeben. Aber im Tawhid waren sie alle auf dem gleichen Weg. Jeder Prophet war Muslim. Jeder Prophet war Gott ergeben. Hat sich in den Willen Allahs subhanahu wa ta'ala ergeben. Und hat nur den Tawhid verkündet. Und jeder Prophet, wie wir auch schon letztes Mal gesagt haben, hat verkündet, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِعَبُدُ اللَّهَ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Und wir haben in jeder Umma, und wir haben in jeder Umma, in jeder Nation einen Propheten entsandt, der da sagte, dient nur Allah, أَنِعَبُدُ اللَّهَ, also dient nur Allah und gehorcht nur Allah. Das ist Ibadah, der Gottesdienst und der Gehorsam. Dient nur Allah und gehorcht nur Allah, وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ, und haltet euch fern vom Tawhut. Also in diesen Punkten waren sie sich gleich. Und diese rechtschaffenen Menschen, die ich zuvor erwähnt habe, diese rechtschaffenen Menschen haben die Botschaften der Propheten in einer sehr schönen Art und Weise verwirklicht und haben daher auch einen besonderen Rang gehabt in ihren Völkern. Als sie gestorben sind, als diese rechtschaffenen Menschen gestorben sind, hat Iblis zu den Leuten gesagt, errichtet doch Statuen, errichtet doch Ebenbilder dieser Toten. Errichtet durch Ebenbilder dieser Toten, dieser Statuen. Denn wenn ihr dann an diesen Statuen vorbeigeht, werdet ihr erinnert an diese Leute und ihr werdet durch diese Erinnerung in eurer Ibadah, in eurem Gottesdienst, in eurer Hingabe an Allah subhanahu wa ta'ala bestärkt. Das heißt, ursprünglich wurden diese Götzen mit einer guten Nähe errichtet, mit einer guten Absicht. Und Iblis hat das Ganze schrittweise gemacht. Er hat den Menschen zuerst einmal gesagt, meißelt einfach mal die Figuren dieser Leute aus Stein. Und jedes Mal, wenn ihr vorbeigeht, denkt ihr an diese Leute und an ihren Gottesdienst und ihr werdet in eurem Gottesdienst bestärkt. So hat das Ganze begonnen. Und dann heißt es weiter im Hadith, als diese erste Generation dann verstorben ist und das Wissen verloren ging, hat man begonnen, diese Götzen selbst diese Figuren anzubeten, diese Steine anzubeten. Und hier darf man natürlich nicht glauben, dass die Menschen so dumm waren, die Steine direkt anzubeten. Sie haben nicht diese Steine angebetet, sondern sie haben in Wirklichkeit die Toten angebetet, für die diese Steine standen. Und auch das ging schrittweise. Der erste Schritt war ganz einfach, dass sie gesagt haben, diese Toten, diese Menschen, die jetzt von uns gegangen sind, die gestorben sind, die sind ja nicht wirklich tot. So haben sie gesagt. Die leben ja irgendwo weiter bei Allah subhanahu wa ta'ala. Die leben ja dieses Zwischenstadium zwischen dem irdischen Leben und dem nächsten Leben. Sie stehen dazwischen. Sie führen ja ein eigenes Leben im Grab oder im sogenannten Barzach. Also können, und dann haben sie gesagt, also können wir uns an diese Toten wenden. Wir können uns an diese Toten wenden. Und wir können sie bitten, für uns ein gutes Wort bei Allah einzulegen. So begann der Schirk. Schau, sie haben zuerst einmal gesagt, bitten wir doch diese Toten. Sie haben sich gesagt, wer sind wir? Die Menschen haben gesagt, wer sind wir, dass wir Allah direkt anrufen? Dass wir direkt zu Allah subhanahu wa ta'ala sprechen? Wer sind wir, dass wir, wenn wir ein Bedürfnis haben, wenn wir etwas brauchen oder wenn wir Allah um etwas bitten wollen, wie können wir Menschen, die wir so niedrig sind, die wir so schwach sind, die wir so sündhaft sind, die wir so sündenbeladen sind, wie können wir uns direkt an Allah wenden? Wir sind nicht rein genug, um uns an Allah direkt zu wenden. So hat das Ganze begonnen. Und da hat ihnen Shaitan gesagt, richtig. Er hat ihnen das eingeflüstert und hat ihnen gesagt, richtig, und deswegen müsst ihr euch an diese Toten wenden, denn die haben einen ganz hohen Rang bei Allah. Ihr müsst euch an diese Toten wenden. Ihr müsst diese Toten bitten, dass sie für euch ein gutes Wort bei Allah einlegen. Sie sollen für euch Schafara machen. Sie sollen für euch ein gutes Wort bei Allah einlegen. Und so, das war die erste Stufe zum Schirk. Und das war noch kleiner Schirk. Das war noch der kleine Schirk. Das heißt, was haben diese Menschen gemacht? Diese Menschen in erster Linie haben sich dann an diese Toten gewandt. Meistens, indem sie zu den Götzen gegangen sind, zu diesen steinernen Figuren, die ja für die Toten standen. Und haben dann zu den Toten gesprochen, haben zu ihnen gesagt, leg doch bitte ein gutes Wort für mich bei Allah ein. Sag Allah, er soll mir das geben. Bitte Allah um das und jenes für mich. Bitte Allah darum, mir zu verzeihen. Bitte Allah, mir Kinder zu schenken, mir Rizq zukommen zu lassen. Denn du hast einen hohen Rang bei Allah. Und das war die erste Stufe zum Schirk, zum großen Schirk. Obwohl das selbst, diese Tat selbst, noch kein Schirk ist. Also kein großer Schirk, das ist kleiner Schirk. Das heißt, wenn ein Mensch sich an den Toten wendet, ist natürlich eine gewaltige Bid'ah und ist der kleine Schirk, Schirk und Asghar. Aber macht einen Menschen noch nicht zum Kafir. Macht einen Menschen noch nicht zum Mushrik, Schirk und Akbar. Das heißt, und ihr wisst auch, ja, das ist auch ganz wesentlich, ja, es gibt ja kleinen Schirk und großen Schirk. Und wir werden das auch noch inshallah erklären. Inshallah werden wir in folgenden Lektionen erklären, was der Unterschied zwischen dem großen Schirk und dem kleinen Schirk ist. Und dass nur der große Schirk den Menschen ewig in die Hölle wirft. Das heißt, ein Mensch, der stirbt im Zustand des großen Schirk, das heißt, indem er großen Schirk begann, Dieser Mensch kommt niemals aus der Hölle. Der Kafir und der Muschrik bleiben ewig in der Hölle. Aber nur wenn ihr Kufr und ihr Schirk, der große Schirk und der große Kufr waren. Aber hier nochmals, also als sich diese Menschen an die Toten gewandt haben, haben sie sich in erster Linie in Form einer Bid'ah, in Form eines kleinen Schirk an diese Toten gewandt. Und haben zu ihnen gesprochen, haben zu ihnen gesagt, legt ein gutes Wort für uns bei Allah ein. Und das ist Schafara. Sie haben die Schafara von ihnen verlangt. Sie haben von ihnen verlangt, ein gutes Wort für sie bei Allah einzulegen. Denn sie haben ja den hohen Rang bei Allah. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala strengstens verboten. Aber es ist noch kein großer Schirk. Der nächste Schritt war dann der große Schirk. Was war der nächste Schritt? Der nächste Schritt bestand darin, dass die Menschen sich gesagt haben, in der folgenden Generation oder in folgenden Generationen, sie haben sich gesagt, wenn wir wollen, dass diese Menschen, diese Toten, die ja für uns ein gutes Wort bei Allah einlegen, diese rechtschaffenen Menschen, die schon verstorben sind und die bei Allah sind und zu denen wir immer sprechen und zu deren steinernen Figuren wir gehen und die wir dann darum bitten, für bei Allah ein gutes Wort für uns einzulegen, diese Menschen, diese Toten, die müssen wir uns gewogen machen. Wir müssen uns diese Menschen gewogen machen. Wir müssen sie auf unsere Seite bringen. Wir müssen ihre Liebe, ihre Zuneigung gewinnen. Und da haben sich die Menschen gesagt, gut, wie kannst du jetzt die Liebe und die Zuneigung dieses Toten gewinnen? Wie kannst du ihn dir gewogen machen? Wie kannst du ihn dazu bringen, ein gutes Wort für dich bei Allah einzulegen? So ist Satan mit ihnen schrittweise vorgegangen. Satan hat ihnen gesagt, ihr müsst sie anbeten. Wenn ihr wollt, dass diese Leute für euch ein gutes Wort einlegen, dann müsst ihr auch was tun für sie. Ihr müsst euch vor ihnen erniedrigen. Ihr müsst sie anbeten. Und das ist auch ganz wichtig. Die Anbetung, die Ibadah, ist die Erniedrigung. Ibadah heißt Erniedrigung. Azullu lillahi azza wa jal. Ibadatullah, hier zullu lillahi azza wa jal. Das heißt, und diese Erniedrigung darfst du nur vor Allah subhanahu wa ta'ala entgegenbringen. Und wenn sich ein Mensch vor einem anderen Wesen als Allah erniedrigt, dann hat er dieses andere Wesen angebetet und ist in den Schirk verfallen. Aber Satan hat den Menschen gesagt, in den frühen Generationen, in diesen frühen Nationen, er hat ihnen gesagt, ihr müsst diese Menschen euch gewogen machen, diese Toten, damit sie weiterhin gute Worte für euch bei Allah einlegen. Also was müsst ihr tun für sie? Ihr könnt ihnen zum Beispiel Opfer bringen, ihr könnt für sie was schlachten, ihr könnt euch vor ihnen niederwerfen, ihr könnt also Sajda, Sujud vor ihnen vornehmen. Und so werden diese Leute euch lieben und sie werden eher geneigt sein, für euch gute Worte bei Allah einzulegen. Und das war dann der Schirk. Und das war auch der Schirk der Mekkaner. Als der Prophet Muhammad a.s.w. zu ihnen entsandt wurde, zu den Mekkanern, waren sie alle fest davon überzeugt, dass es nur einen Gott gibt. Dass es nur einen Schöpfer gibt. Dass es nur einen gibt, der die Geschicke des Universums lenkt. Dass es nur einen gibt, der es regnen lässt. Der die Menschen versorgt mit dem, was sie brauchen. Davon waren sie fest überzeugt. Sie haben nicht gedacht, dass jene Steine, die sie anbeten, oder jene Tote, für die ja diese Steine stehen, dass jene Tote irgendwas ausrichten können. Sie haben nicht gedacht, dass diese Toten was erledigen können für sie. Sie haben gedacht, diese Toten können nur eines, ein gutes Wort bei uns, für uns bei Allah einlegen. Das war alles. Und deswegen haben sie sich ja auch entschuldigt. Genau so haben sie sich entschuldigt. In dieser Aya, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَ. Wie es da heißt, und zwar, das ist Az-Zumar, die dritte Aya. Also wenn das jemand, der Bruder Khinjar oder Khanjar möchte das raussuchen hier. Also das ist Az-Zumar, die 29. Sura ist das, die dritte Aya. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Und jene, die an Allahs Statt, die sich an Allahs Statt auch andere Awliya genommen haben, in diesem Fall, also die auch andere angebetet haben als Allah subhanahu wa ta'ala. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَ. Az-Zumar, ja, also Sura 39, Aya Nummer 3. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَ. Wir dienen ihnen nur, wir beten sie nur an, auf dass sie uns Allah näher bringen. Also, sie haben gemeint, wir beten diese Leute nicht direkt an, oder wir beten sie schon an, aber nicht um ihretwillen. Uns geht es nicht um diese Toten. Uns geht es um Allah subhanahu wa ta'ala. Wir dienen diesen Leuten nur, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَ. Das stand hier dahinter. Das war ihre... Und hier hat er auch diese Aya gepostet. Ja. Und diejenigen, die anstelle von ihm, also von Allah subhanahu wa ta'ala, sich Wali nehmen, wir dienen ihnen nicht, außer damit sie uns zu Allah eine nähere Stellung verschaffen. Also bei mir werden die Umlautzeichen hier nicht sichtbar, ich glaube bei euch auch nicht. Muss man dann immer erraten. Also es ging ihnen darum, sie wollten nur, Khair inshallah, sie wollten also nur, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie, dass diese Toten, die sie da anbeten, dass sie auf diese Art und Weise Allah näher kommen. Khair inshallah. Und einige Beweise dafür aus dem Koran, das ist ja wichtig, dieser Punkt nämlich, dass die Menschen waren fest davon überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Gott ist. Und deswegen, wenn wir heute sagen, La ilaha illallah, bedeutet, es gibt keinen Gott außer Allah, wenn das wirklich die Überzeugung von die Übersetzung von La ilaha illallah wäre, dann wären alle Mushrikun von Mekka Muslime gewesen. Und dann ist Satan auch ein Muslim. Weil er glaubt das auch. Oder glaubst du, dass Satan etwa der Überzeugung ist, dass es mehr als einen Gott gibt? Das ist ja gar nicht möglich. Er hat ja mit Allah kommuniziert. Und er hat unter den Engeln geweilt. Er hat das Paradies gesehen. Er hat die Hölle gesehen. Und er hat lange Jahre oder vielleicht viele Jahrhunderte, Allahu A'lam, hat er nur Allah subhanahu wa ta'ala gedient. Und er weiß, dass es nur einen Gott gibt. Und nur einen Schöpfer. Und das ist im Koran auch immer wieder erwähnt. Um einige dieser Ayat vorzubringen, zum Beispiel heißt es in Suratul Ankabut, Aya 61, Ankabut 61, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, und wer Sonne und Mond untertan gemacht hat, dann werden sie sagen, Allah. dann werden sie gewiss sagen, Allah. Du siehst also, davon waren sie überzeugt. Und wenn du sie fragst, Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier den Propheten an und sagt zu ihm, und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, und wer Sonne und Mond untertan gemacht hat. Vielleicht findest du auch eine andere Übersetzung, Bruder, aber hier heißt es, und die Sonne und den Mond gratis verfügbar machte. Ja, nein, das ist nicht gerade ein sehr starkes Deutsch, aber khair, inshallah. Vielleicht findest du eine andere Übersetzung auch. Es gibt hier mehrere. Aber jazakallahu khairan, ja. Also wie gesagt, und wenn du sie fragst, um nochmals jetzt hier darauf zurückzukommen, und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschuf und wer Sonne und Mond untertan gemacht hat, dann werden sie gewiss sagen, Allah. Schau, also Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagt, wenn du sie fragst, also dein Volk, wenn du die Mekkaner fragst, wer die Schöpfung hervorgebracht hat, Sonne und Mond untertan gemacht hat, dann werden sie gewiss sagen, Allah. Das war für sie eine selbstverständliche Sache. In einer anderen Aya, auch in Surat al-Ankabut, Aya 63, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Und wenn du sie fragst, wer vom Himmel Wasser herabsendet und so dann der Erde nach ihrem Tode Leben schenkt, dann werden sie sagen, Allah. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Sprich, gepriesen sei Allah, doch die meisten von ihnen verwenden ihren Verstand nicht. Das ist auch in Ankabut, Ayah 63. Das ist zwei Ayat weiter. Surah Al-Ankabut, Ayah 63. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَ بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Schau, sie waren fest davon überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala es regnen lässt. Und dass Allah der Erde Leben schenkt nach ihrem Tod. Davon waren sie fest überzeugt. Also es kam für sie gar nicht in Frage, dass jemand anderer diese Dinge getan hat. Oder in einer anderen Ayah. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. In Luqman, in Surat Luqman, Ayah 25. Und wenn du sie fragst, wer hat die Himmel und die Erde erschaffen, dann werden sie sagen, Allah. Und das waren Dinge, die waren für sie selbstverständlich. Und in einer anderen Ayah, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. Diese Ayah ist in Az-Zukhruf, Surah Az-Zukhruf, Ayah 87. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ. Und wenn du sie fragst, wer hat sie erschaffen? Und wenn du sie fragst, wer hat sie erschaffen? Dann werden sie gewiss sagen, Allah. Das heißt, von diesen Dingen waren die Mekkaner fest überzeugt. In einer anderen Ayah, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Sprich, wer versorgt euch vom Himmel und von der Erde? أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ. Und in wessen Besitz ist das Hören und das Sehen? Also wer gibt dir die Kraft zu hören und zu sehen? أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ. Und in wessen Besitz ist das Hören und das Sehen? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Und wer lässt das Lebende aus dem Toten hervorgehen? Und wer lässt das Tote aus dem Lebenden hervorgehen? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Und wer lenkt alle Geschicke? Wer lenkt die Geschicke? Wer lenkt die Geschicke des Universums und der Welt? فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Dann werden sie sagen, Allah. Das ist in Surat Yunus, Al-Ayah 31. Surat Yunus, Al-Ayah 31. Oder zum Beispiel in Al-Mu'minun. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Sprich, wem gehört die Erde und was in ihr ist, wenn ihr doch wisst, wenn ihr doch nur wüsstet. Oder wenn ihr es wisst, in kuntum ta'lamun, fasayaquluna lillah, dann werden sie sagen, es gehört Allah. Qul afala tadhakkarun, denkt ihr denn nicht nach? Sprich, denkt ihr denn nicht nach? Qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Das ist also Suratul Mu'minun, Al-Mu'minun, von Aya 84 bis 89, wenn das der Bruder hier posten könnte. Al-Mu'minun, Sura Al-Mu'minun, die Ayat von 84 bis 89. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Sprich, wem gehört die Erde und was in ihr ist, wenn ihr doch Bescheid wisst. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. Sie werden sagen, es gehört Allah, لِلَّهِ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. Es gehört Allah, es gehört Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Sprich, denkt ihr denn nicht nach? Denkt ihr denn nicht nach? Genau hier schon. Sprich, wessen ist die Erde und wessen? Wer auf ihr ist, wenn ihr es wisst. Sie werden sagen, Allah. Sprich, wollt ihr denn nicht nachdenken? Und warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier immer wieder, ich meine, vielleicht kannst du auch gleich weiter posten, inshallah, die folgenden Ayat. Also jetzt haben wir 84, 85 bis 89, inshallah. Warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier dann, wollt ihr denn nicht nachdenken? Inshallah, inshallah. Machen wir, inshallah. Okay, gleich weiter. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Sprich, wer ist der Herr der sieben Himmel und der Herr des gewaltigen Throns? سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. Sie werden sagen, Allah. Sie werden sagen, es gehört Allah. قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Sprich, fürchtet ihr denn nicht? Und dann weiter, قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. Sprich, in wessen Hand ist der Besitz aller Dinge? وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Poste gleich weiter, inshallah. Es macht es mir auch einfacher, das zu übersetzen. Dann brauche ich nicht immer selber an eine Übersetzung hier denken. Wer ist es, in dessen Hand die Herrschaft über alle Dinge ist und der Schutz gewährt? وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. Und der Schutz gewährt, aber vor dem es keinen Schutz gibt, wenn ihr es wisst. Sie werden sagen, all dies ist Allahs. Also all das gehört Allah. Sprich, wieso also seid ihr verblendet? Du siehst, wenn du darüber nachdenkst, dann siehst du, dass diese Menschen genau Bescheid wussten über diese Dinge. Und wir glauben, dass wenn jemand diese Dinge weiß, die jetzt hier in diesen Ayat erwähnt sind, dann ist er Muslim. Dann hat er bereits La ilaha illallah gesprochen. Aber ihr seht, wenn ihr diese Ayat betrachtet, Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Gesandten gesagt, er soll diese Fragen seinem Volk stellen. Er soll seinem Volk diese Fragen stellen. Er soll sie fragen, wessen ist die Erde und wessen ist, was auf ihr ist. Wer ist der Herr der sieben Himmel? Und wer ist der Herr des gewaltigen Throns? Und so weiter. In wessen Hand ist die Herrschaft über alle Dinge? Und wer ist es, der Schutz gewährt? Wer gewährt den Menschen Schutz? Und wer ist es, vor dem es keinen Schutz gibt? Sie werden immer sagen, Allah. Sie werden immer sagen, Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, das sind Dinge, von denen die Mekkaner, die Mushrikun von Mekka, die Götzendiener von Mekka genau wussten. Und dennoch waren sie Mushrikun und sie waren Kuffar. Und diese Frage jetzt, warum fragt dann Allah subhanahu wa ta'ala immer wieder, warum fragt er, denkt ihr denn nicht nach? Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Wieso also seid ihr verblendet? Gemeint damit ist, Allah subhanahu wa ta'ala möchte damit sagen, wenn ihr doch all diese Dinge wisst, ihr wisst, dass Allah der einzige Schöpfer ist. Dass er der einzige ist, der das Universum lenkt. Der Herr und Herrscher über alles in der Welt ist. Über alles im Universum. Wenn ihr das alles so genau wisst, warum? Also, wenn Allah dann sagt, denkt ihr dann nicht nach? Er möchte damit sagen, gibt es denn jemand anderen, der Anbetung würdig ist, außer ihm? Wieso dient ihr dann wem anderen? Und wieso gehorcht ihr jemand anderem? Wieso gehorcht ihr jemand anderem? Wieso dient ihr jemand anderem? Wieso macht ihr euch vor jemand anderem untertan? Wieso folgt ihr den Gesetzen eines anderen? Wieso nehmt ihr andere zu Herrn? Wieso gebt ihr anderen das Recht, euch zu gebieten und zu verbieten, euch zu sagen, was erlaubt und was verboten ist, was ihr tun dürft und was ihr nicht tun dürft? Wieso gebt ihr dieses Recht anderen? Das möchte Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen Ayat sagen. Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ich meine, ihr seht, der Schirk und der Kufr heute ist so gewaltig geworden, denn heute, also Allah subhanahu wa ta'ala hat hier im Koran praktisch, Allah subhanahu wa ta'ala setzt praktisch im gesamten Koran, setzt es als selbstverständlich voraus, dass die Menschen an die Existenz Allahs glauben und dass sie fest davon überzeugt sind, dass nur Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der die Geschicke der Welt lenkt. Der es regnen lässt, der der Erde Leben schenkt, der die Menschen versorgt, der die Menschen mit dem Rizq versorgt. Allah subhanahu wa ta'ala stellt diese Dinge, also das ist selbstverständlich, denn die meisten Völker, zu denen Propheten entsandt wurden, die meisten dieser Völker waren fest davon überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert und dass er der einzige Gott ist. Davon waren sie fest überzeugt. Und heute, wenn du schaust, heute in Europa, sind die meisten Menschen gar nicht mehr davon überzeugt, dass Allah existiert. Das heißt, dieser sogenannte Atheismus, dieser Schirk, dass die Menschen in Massen zu Millionen, zu Milliarden vielleicht, gar nicht mehr an die Existenz Allahs glauben, das war früher eine Seltenheit. Das war zu der Zeit, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde, als der Koran offenbart wurde, waren diese Dinge eine Seltenheit. Es war eine Seltenheit, dass jemand nicht an die Existenz Allahs glaubt. Das war selten. Atheisten waren eine Seltenheit. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala bringt nicht allzu viele Beweise im Koran dafür, dass er existiert. Er setzt das als gegeben voraus, er setzt das als eine Selbstverständlichkeit voraus. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass die Menschen diese Sache sowieso wissen. Sie wissen, dass Allah existiert. Und deswegen sagt er ihnen, okay, wenn ihr wisst, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu den Menschen, wenn ihr doch Bescheid wisst, dass es keinen Gott gibt außer mir, warum dient ihr dann anderen? Warum gehorcht ihr dann anderen? Darum geht es. Der Schirk der Menschen bestand also nicht darin, dass sie gedacht haben, es gibt viele Menschen, die Erde, oder es gibt viele Götter, die die Erde erschaffen haben. Diese Vielgötterei der Griechen zum Beispiel war den Arabern fremd. Dass sie glauben, es gibt einen Gott für den Regen und einen Gott für das Wetter und einen Gott für das Meer und einen Gott für die Erde und einen Gott für das Universum und ich weiß nicht was. Diese Dinge, die Araber waren fest davon überzeugt, dass es nur einen Gott gibt. Und all diese Wesen, die neben Allah angebetet wurden, das waren keine Götter. Die wurden nicht als Götter verehrt, sondern sie wurden einfach nur angebetet, um durch sie und über sie Allah näher zu kommen. Darum ging es. Und deswegen, wenn heute ein Mensch einfach davon überzeugt ist, wenn er sich zum Islam bekennt und davon überzeugt ist, dass Allah existiert, und dass Allah der einzige Schöpfer ist und der einzige ist, der das Universum lenkt. Wenn sie einfach nur glauben und überzeugt sind, dass der Islam die Wahrheit ist und dass der Koran die Wahrheit ist, dann sind sie noch keine Muslime. Das allein macht sie noch zu keinen Muslimen. Das Wissen um die Wahrheit des Islam macht einen Menschen nicht zum Muslim. Es kann gut sein, dass ein Mensch genau Bescheid weiß, dass der Islam die Wahrheit ist. Und dennoch ist er Kafir. Und das ist der eigentliche Kufr. Der eigentliche Kufr und der gewaltige Kufr besteht ja darin, dass man davon überzeugt ist, dass der Islam die Wahrheit ist und dass der Koran, dass alles, was im Koran steht, die Wahrheit ist und sich dennoch nicht Allah subhanahu wa ta'ala fügt, sich nicht den Gesetzen des Koran fügt, sondern anderen Gesetzen. Und es war ja auch so, dass zum Ersten, wir haben das auch schon vorher erwähnt, Iblis, der Satan, er ist fest davon überzeugt, dass der Islam die Wahrheit ist. Und Tatsache ist, und das habe ich auch schon oft erwähnt, Tatsache ist, dass Iblis, dass Satan über den Islam viel mehr weiß, als die meisten Menschen, die sich heute zum Islam bekennen. Die meisten Menschen, die sich heute zum Islam bekennen, haben viel weniger Ahnung vom Islam, als Iblis, als Satan, rein vom Wissen her. Und da kommen wir auch zu einem wichtigen Punkt, nämlich zu diesem Punkt der Aqida. Was bedeutet Aqida? Aqida sind diese grundlegenden Überzeugungsinhalte. Aqida ist alles, wovon ein Muslim oder ein Mensch überzeugt ist. Die Aqida eines Muslims ist alles, wovon er überzeugt ist. Das nennt man Aqida. Also die Überzeugungsinhalte, Glaubensinhalte. Die Glaubensinhalte nennt man Aqida. Und wenn wir nur die Glaubensinhalte betrachten, diese Überzeugungsinhalte, dann hat Iblis sicher eine richtige Aqida. Iblis hat ganz bestimmt eine korrekte Aqida. Und Iblis, Satan, hat von der Aqida des Islam viel mehr Ahnung als die meisten Muslime. Als die meisten Muslime. Und auch als die meisten, die sich heute als Ahlus Sunnah wal Jama'ah betrachten. Die meisten von ihnen wissen viel weniger über die richtige Aqida als Iblis selbst. Und dennoch ist Iblis ein gewaltiger Kafir. Der größte Kafir überhaupt. Und der größte Tawhut überhaupt. Aber rein von der Überzeugung her, von der Aqida her, dann könnten wir sagen, wir können durchaus sagen, Iblis hat eine klare Aqida. Iblis hat eine saubere Aqida. Sicher. Aber Iblis ist kein Muwahhid. Und Iblis hat keinen Iman. Weil der Iman mehr ist als Aqida. Und weil Tawhid mehr ist als nur Aqida. Weil Islam mehr ist als nur Aqida. Aber rein vom Wissen her, Iblis, der persönlich mit Allah subhanahu wa ta'ala kommuniziert hat, wie das im Koran festgehalten ist, Iblis, der unter den Engeln geweilt hat, Iblis, der das Paradies gesehen hat, der die Hölle gesehen hat, es besteht kein Zweifel darüber, dass Iblis viel mehr über den Islam weiß als die meisten Muslime. Er hat auch jeden Propheten persönlich kennengelernt. Er hat schon mit Adam kommuniziert im Paradies, in Jannah. Und er hat jeden Propheten kennengelernt und er weiß genau, was jeder Prophet verkündet hat. Aber dennoch ist er ein Kafir. Also dieses Wissen um die Richtigkeit des Islam macht einen Menschen noch bei weitem nicht zum Muslim. Natürlich gibt es manche Menschen, also die glauben, besonders viel Wissen vom Islam zu haben. Nein, ich meine auch die Wahren, ich meine nicht nur die sogenannten Muslime, ich meine auch das echte Muslime, wahre Muslime, auch selbst die Anhänger von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, haben vom Islam oft weniger Ahnung als Iblis, rein vom Wissen her. Rein wissenschaftlich, rein von der Menge des Wissens. Es besteht kein Zweifel darüber, dass Iblis mehr Ahnung hat vom Islam als die meisten sogenannten Muslime und auch als die meisten tatsächlichen Muslime. Die meisten tatsächlichen Muslime, wir dürfen auch nicht vergessen, ich meine, wir Muslime, die wir uns bemühen, die wir uns bemühen, was meinst du mit mehr Information, Bruder Khanjar? Was? Vielleicht kannst du das ein bisschen verdeutlichen, verstehe ich. Tayyib. Aha, mehr Informationen. Das heißt, er hat mehr Informationen, genau. Iblis hat mehr Wissen im Sinne von mehr Informationen über den Islam. Ja. Ja, keine Frage. Ich meine, wir sind heute 1400 Jahre vom Tode des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entfernt. Viele von uns können nicht Arabisch. Und auch wenn wir Arabisch können, also der Weg zum richtigen Wissen, die Suche nach dem Wissen ist ja keine einfache Sache. Aber Iblis hat diese Dinge schon vor Jahrtausenden gehört. Ich meine, Adam a.s. hat ja nichts anderes verkündet in Sachen Tauhid. Alle Propheten haben immer das Gleiche verkündet in Sachen Tauhid. Und Muhammad s.a.w. hat den Tauhid verkündet und hat die Scharia verkündet. Und Iblis kennt diese Scharia seit 1400 Jahren. Und du und ich, wir leben gerade mal seit 20, 30 Jahren. Und wir sind in eine Welt hineingeboren worden, die in der der Jahl regiert, die Unwissenheit. In einer Welt, in der kaum die Menschen Ahnung haben vom Islam. Und deswegen ist es so, dass Iblis rein vom Wissen her mehr Ahnung hat vom Islam, mehr Informationen über den Islam. Reines Faktenwissen. Das heißt, die Fakten, die Iblis über den Islam kennt, sind sicherlich weitaus mehr als die Fakten, die ein gewöhnlicher Moslem kennt. Und deswegen auch die Aqida. Ich meine natürlich, die Aqida eines Muslims, Aqida sind reine Glaubensinhalte. Das heißt, je mehr du vom Islam weißt und je mehr du über den Islam lernst, umso mehr Ahnung hast du auch von der Aqida des Islam. Aber Iblis hat sicherlich um einiges mehr Ahnung. Im Regelfall. Im Normalfall. Iblis hat viel Ahnung vom Islam, aber er ist kein Muslim. Also Iblis hat eine reine Aqida. Und die Aqida von Iblis ist reiner und sauberer als die Aqida von sehr vielen Muslimen. Und auch reiner als die Aqida von sehr vielen Leuten, die sich zu Ahlus Sunnah wal Jama'ah bekennen oder auch tatsächlich, sagen wir mal, zu Ahlus Sunnah wal Jama'ah gehören. Aber auch jemand, der zu Ahlus Sunnah und Jama'ah gehört, weiß sicher nicht jede Feinheit der Aqida. Iblis hat dieses Wissen über die Aqida, aber er ist kein Muslim. Denn er fügt sich nicht Allah. Und das Problem ist, manche Leute verstehen das nicht. Du siehst, und das habe ich früher auch schon mal erwähnt, es gibt Leute, die behaupten, Iblis ist kein Kafir. Es gibt Leute, die behaupten, Iblis sei kein Kafir. Sondern, dass er gläubig ist, dass er Muslim ist. Und natürlich, so eine Aussage ist gewaltiger Kufr. Wer sowas sagt, ist ein Kafir. Wenn jemand nicht einmal weiß, dass Iblis ein Kafir ist, dann hat er gar nichts vom Islam verstanden. Und ich habe auch schon früher mal erwähnt, dass zum Beispiel Amr Khalid ist ein, ich nehme an, er wird den meisten von euch ein Begriff sein, ist speziell in der arabischen Welt ein ägyptischer Daria. Also gehört zu den Ikhwan, zu diesen Al-Ikhwan al-Muflisun, zu dieser sogenannten Muslimbruderschaft. Und dieser Amr Khalid ist also ein ganz bekannter Prediger oder Sprecher dieser Richtung, lebt derzeit in London, soviel ich weiß. So eine Art moderner Sheikh oder was auch immer. Und dieser Mann hat klar und deutlich verkündet, in einem seiner Vorträge, hat er gesagt, also im ägyptischen Dialekt, sagt er, Iblis ma kafarsh. Iblis ist kein Kafir. Er sagt, Iblis ist kein Kafir. Warum? Weil er eben genau mit diesen Sachen kommt, verstehst du? Und ich kann dir auch die Ayat bringen, die er da angeführt hat. Sekunde. Kurz nachdenken, wie diese Ayat waren. Rabbi anzirni ila yomi yubathun. Moment. Also in dieser einen Ayah zum Beispiel in Surat Al-A'raf, Ayah 14, da sagt er, Qala anzirni, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, erzählt uns im Koran, dass Iblis gesagt hat, Qala anzirni ila yawmi yub'athun. Qala anzirni ila yawmi yub'athun. Also Iblis sagte zu Allah, gib mir Zeit bis zu dem Tage, an dem du sie entsendest. Also bis zum jüngsten Tage. Gib mir Zeit bis zum jüngsten Tage. Und in Al-Hijr, 36, Ayah 36, قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. Er sagte, mein Herr. Er sprach, mein Herr, gib mir Zeit bis zu dem Tage, an dem du sie wieder erwächst, also wieder lebendig machst. Und da sagt Amr Khalid sagt dann hier, schau, Iblis glaubt an Allah, weil er sagt, قال ربي. Er sagte, mein Herr, also er glaubt an seinen Herrn, und er sagt, das ist mein Herr. Er sagt zu Allah, mein Herr. قال ربي. فَأَنْظِرْنِي, gib mir Zeit, bis zum jüngsten Tage, bis zu dem Tage, wo du sie wieder lebendig machst. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. Und in Sa'd sagt dann Iblis weiter, قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, bis er dann sagt, قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Er sprach, bei deiner Würde. Schau, Iblis sagte hier, فبعزتك, er sagte, فبعزتك, bei deiner Würde, ich werde sie alle in die Irre führen. Und jetzt sagt hier Amr Khalid, schau, Iblis glaubt an Allah, Iblis glaubt an den jüngsten Tag, Iblis schwört bei der Würde Allahs. bezeichnet Allah als seinen Herrn und dann sagt er weiter, Iblis ma kafarsch. In Sof, Surat Sof, ab 79 und weiter, ungefähr bis 82. Und er sagt hier, schau, Iblis glaubt an die Existenz Allahs. Und deswegen sagt er, Iblis ma kafarsch. Schau, das Problem dieser Menschen wie Amr Khalid, und er hat Millionen Anhänger, sogar auch in Deutschland. Das Problem dieser Menschen besteht darin, dass sie so wenig Ahnung von La ilaha illallah haben, dass sie glauben, sogar Iblis ist Muslim. Weil sie sagen, wenn Iblis an die Existenz Allahs glaubt und an die Richtigkeit des Islam glaubt, dann ist er eben Muslim. Und das zeigt, dass die Menschen wirklich kaum Ahnung haben. Dass die Menschen kaum Ahnung haben vom Tawhid und von La ilaha illallah. Wenn dieser Amr Khalid, dem die Menschen zu Millionen nachrennen, solche Aussagen tätigt, und ich habe diese Aussagen bei mir, ich habe das also, das habe ich bei mir auf Band, dieses File, dieses Audio-File habe ich bei mir auf der Festplatte und kann ich auch jedem zukommen lassen, der das wünscht, inshallah. Und natürlich, wenn jemand so eine Aussage trifft, wenn jemand nicht einmal weiß, dass der oberste Tawhut, nämlich Satan, dass er ein Kafir ist, dann hat er gar nichts von La ilaha illallah verstanden. Und das Problem besteht darin, dass Amr Khalid eben einfach nur glaubt, La ilaha illallah bedeutet, es gibt keinen Gott außer Allah. Er glaubt, La ilaha illallah, die Übersetzung ist für ihn einfach, und schau, das ist auch ganz wichtig, auch die Araber heute haben keine Ahnung, was La ilaha illallah bedeutet. Bis auf jene, die das gelernt und verstanden haben. Aber das sind wenige. Und im Regelfall wissen sie es auch nicht. Und jene, die Übersetzungen machen, übersetzen das immer so. La ilaha illallah bedeutet, es gibt keinen Gott außer Allah. Und natürlich, so gesehen, müssen wir dann auch sagen, Iblis ist ein Muslim. Weil er spricht die Shahada. Iblis glaubt auch, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, wenn es im Sinne von, es gibt keinen Gott außer Allah und Muhammad ist sein Prophet. Wenn es das bedeuten würde, dann wäre Iblis auch ein Muslim. Um das Ganze noch jetzt hier abzurunden, inshallah, bevor wir zu den Fragen übergehen. Also, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran mitgeteilt, dass nicht nur Iblis, davon überzeugt ist, dass der Islam die Wahrheit ist, sondern auch viele Gelehrte der Ahlul Kitab. Viele Gelehrte der Juden und der Christen, die zur Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt haben, waren fest davon überzeugt, dass der Islam die Wahrheit ist. Und dass das, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam verkündet, die reine Wahrheit ist. Davon waren sie fest überzeugt. Aber das hat sie noch nicht zu Muslimen gemacht. Und so heißt es im Koran zum Beispiel, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ. Jene, also das ist in Surat al-Baqarah, die Ayah 146. Surat al-Baqarah 146. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ. Jene, denen wir das Buch gegeben haben, also die Leute des Buches, ya'rifunahu, kennen ihn. Sie kennen den Propheten, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sie kennen ihn so, wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Kama ya'rifuna abna'ahu. Ya'rifunahu, kama ya'rifuna abna'ahu. Diejenigen, denen wir das Buch gegeben haben, kennen es. Also es ist hier nicht richtig übersetzt. Und wenn du im Tafsir auch nachschaust, dann ist gemeint, also mit Ya'rifunahu, Ad-Damiru Yerji'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sie kennen ihn, also den Propheten. Und kennen es, okay, der hat das hier übersetzt im Sinne von kennen es, also die kennen die Wahrheit und kennen den Islam. Aber gemeint ist hier der Prophet. Sie kennen ihn, wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Und es gibt auch, wenn du im Tafsir nachliest und bei Asbab und Nuzul, dann wirst du das sehen. Also ist hier nicht ganz korrekt übersetzt. Sie kennen ihn, wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Sie kennen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Und dann heißt es weiter, وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Und für wahr, ein Teil von ihnen, eine Gruppe von ihnen, verbirgt die Wahrheit, während sie doch Bescheid wissen. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ. Und das ist auch wieder nicht so ganz gut übersetzt. Hier steht dann, und dennoch verbergen einige von ihnen die Wahrheit. Vielmehr steht hier, und für wahr, einige von ihnen verbergen die Wahrheit, wo sie sie doch kennen. Und zwar diese einigen, diese Gruppe, die die Wahrheit verbirgt, obwohl sie die Wahrheit kennt, das sind die Gelehrten der Juden gewesen. Das waren die Gelehrten der Ahlul Kitab und vor allem der Juden. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu seiner Zeit in Medina speziell mit Juden zu tun hatte. Ihr wisst, es gab sehr viele Juden in Medina und Christen gab es verhältnismäßig wenige damals. Dort in der Halbinsel. Also speziell dort, wo der Gesandte seine Dauer vorgenommen hat. Denn andernfalls, also in Najran selbst, gab es schon Christen, aber die waren, mit denen hatte der Prophet Muhammad sallallahu wasallam zu Beginn seiner Dauer wenig zu tun. Aber grundsätzlich, Allah sagt hier, dass die Leute des Buches, die Ahlul Kitab, die Juden und die Christen, den Propheten so gut kennen, wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Und deswegen, Umar ibn al-Khattab hat auch dann Abdullah ibn Salam gefragt. Abdullah ibn Salam war ein jüdischer Gelehrter, der zum Islam konvertiert ist. Der wurde Moslem, hat den Islam angenommen. Und zwar, er war an sich der größte Gelehrte unter den Juden in Medina. Und dieser Mann, Abdullah ibn Salam, als Umar ihn gefragt hat, wart ihr denn wirklich, habt ihr ihn denn wirklich so gut gekannt? Habt ihr den Propheten so gut gekannt wie eure eigenen Söhne? Da hat Abdullah ibn Salam zu ihm gesagt, Tatsache ist, wir haben ihn besser gekannt als unsere eigenen Söhne. Er hat gesagt, wir haben ihn besser gekannt als unsere eigenen Söhne. Und dann sagte er weiter, denn wir haben seine Eigenschaften und Zeichen und seine Beschreibung ganz genau in unseren Büchern vorgefunden. In unserem Buche vorgefunden. Aber unsere Söhne, ehrlich gesagt, wir wissen nicht, wo unsere Frauen sie her haben. Das hat er selber gesagt. Abdullah ibn Salam. Und ein Teil von ihnen, eine Gruppe von ihnen, verbirgt die Wahrheit, wo sie sie doch kennen. Sie kennen die Wahrheit, aber sie verbergen sie. Sie verbergen sie. Aber schau, was sagt Allah? Sie kennen die Wahrheit. Sie verbergen die Wahrheit, wo sie sie doch kennen. Allah selbst sagt hier, dass diese Menschen, dass die Gelehrten der Ahlul Kitab die Wahrheit kennen. Sie wissen, dass der Gesandte alaihi salatu wassalam tatsächlich Gesandter ist. In einer anderen Aya, وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْلَمُونَ. Auch in Surah Al-Baqarah, zwei Ayat weiter vorne, 144. Und für wahr, jene, denen wir das Buch gegeben haben, وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Sie wissen, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Al-Baqarah 144. Sie wissen, dass es die Wahrheit. Allah subhanahu wa ta'ala hat hier im Koran festgehalten und bestätigt. Allah hat gesagt, sie wissen, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Schau, die Ahlul Kitab wissen es. Waren die Ahlul Kitab Muslime? Allah subhanahu wa ta'ala erklärt, dass diese Kuffar wissen, dass diese Kuffar der Ahlul Kitab genau Bescheid wissen, dass der Islam die Wahrheit ist. Also die Gelehrten unter den Ahlul Kitab in Medina wussten das. Und dennoch waren sie Kuffar. Und weiter, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Sehr ähnlich der Aya von Baqarah, aber hier in Al-An'am, die 20. Aya. Schau, wissen bestimmt, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist, wie er hier gepostet hat. In einer anderen Aya, auch in Surah Al-Baqarah, die Aya 89. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Dann heißt es weiter, فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Als sie das bekamen, was sie kannten. Schau, was Allah sagt. Allah sagt über die Ahlul Kitab, und er hat das hier schon gepostet, als aber zu ihnen das kam, was sie schon kannten, schau, Allah sagt über die Ahlul Kitab, als aber zu ihnen das kam, also die Offenbarung, der Koran, der Gesandte, die Sunna, als der Islam zu ihnen kam, als aber zu ihnen das kam, was sie schon kannten, da leugneten sie es. Darum lastet der Fluch Allahs auf den Ungläubigen, auf den Kafirun. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا. Ja, also Allah subhanahu wa ta'ala hat hier festgehalten und bestätigt, dass diese Leute genau Bescheid wissen, dass der Islam die Wahrheit ist. Waren sie deswegen Muslime? Nein. Allah selbst sagt, فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Darum lastet der Fluch Allahs auf wem? Auf den Ungläubigen. Und weiter heißt es nicht gleich davor, aber als aber zu ihnen das kam, was sie schon kannten, da leugneten sie es. Und sie waren Kuffar dadurch. In einer anderen Aya, in Al-Baqarah 101, وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 101, Al-Baqarah 101. Und als ein Prophet von Allah zu ihnen kam, der das bestätigte, was sie bei sich hatten, also der das bestätigte, der ihre Bücher bestätigte, der ihnen bestätigte, dass ihre Offenbarung tatsächlich von Allah subhanahu wa ta'ala kam, ursprünglich in ihrer nicht verfälschten Form, und der ihnen genau das bestätigte, was sie in ihren eigenen Büchern vorfanden. نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. Da hat ein Teil von ihnen, denen das Buch gegeben wurde, das Buch Allahs hinter ihren Rücken geworfen, als ob sie nichts wüssten. Schau, was Allah sagt, als ob sie nichts wüssten. كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Als ob sie es nicht wüssten. Korrekter übersetzt, als ob sie es nicht wüssten. Also Allah möchte sagen, sie wussten es, aber sie haben sich so verhalten, als wussten sie es nicht, als hätten sie es nicht gewusst. Khair, also Jazakumullahu khairan. Jetzt, ich werde inshallah jetzt hier Punkt machen und inshallah dann am Freitag das Ganze weiterführen. Also das ist, wie gesagt, das ist einmal einfach, um diese Grundlagen zu festigen, um das jetzt nochmals kurz zusammenzufassen, was wir heute gesagt haben. Wir haben anhand der Ayat, die wir heute erwähnt haben, und anhand der heutigen Aussagen, wir haben gesehen, dass ein Mensch nicht zum Moslem wird, wenn er einfach nur von der Richtigkeit des Islam überzeugt ist. Ein Mensch, der die richtige Überzeugung hat, der also die richtige Aqida hat, ist deswegen noch nicht Moslem. Muslim ist man nur dann, wenn man sich Allah subhanahu wa ta'ala fügt, sich Allah untertan macht, sich den Gesetzen Allahs ergibt, sich dem Willen Allahs ergibt, sich unter die Ordnung Allahs stellt, sich Allah hingibt. Nur dann ist man Muslim. Und der Islam bedeutet Hingabe. Islam bedeutet Ergebung. Islam bedeutet, sich in den Willen Allahs zu ergeben, sich Allah hinzugeben. Dem Willen Allahs hinzugeben, sich untertan zu machen, sich vor Allah zu erniedrigen, das ist der Islam. Aber den Islam zu kennen, seine Richtigkeit zu kennen, von seiner Richtigkeit zu wissen, aber nicht nach ihm zu leben, nicht nach ihm zu regieren, nicht nach ihm zu agieren, das ist Kufr. Das ist Kufr. Und das ist der Kufr von Iblis. Iblis kennt die Wahrheit, aber er leugnet, er weigert sich. Er leugnet an sich nicht, er weigert sich, er kennt die Wahrheit, aber er weigert sich. Er weigert sich, sich den Gesetzen Allahs zu fügen. Er lehnt es ab. Er lehnt sich gegen Allah auf. Und jeder Mensch, der sich gegen die Gesetze Allahs auflehnt, begeht den Kufr von Iblis. Und schau, Iblis, der Satan, der Kufr von Iblis geschah durch eine einzige Tat. Ein Schritt. Sekunde, ich muss mal hier schauen. Khair, also ich sehe gerade, wir können inshallah heute überziehen. Wir können heute länger machen, inshallah. Also gleich anschließend dann die Fragen beantworten. Also Iblis, der Kufr von Iblis besteht darin, dass er sich gegen ein einziges Gesetz Allahs aufgelehnt hat. Und zwar gegen dieses Gesetz. Allah hat ihm gesagt, wirf dich nieder vor Allah. Und er hat gesagt, nein, ich tue es nicht. Und das ist im Koran an vielen Stellen erwähnt. An vielen Stellen im Koran ist erwähnt, dass Allah zu Iblis sagte, wirf dich nieder vor Allah, wie er das zu allen Engeln sagte. Zu allen Malaika. Und die Malaika warfen sich vor Adam nieder. Sie nahmen diesen Sujud vor. Sujud und Tahiyya. Aber Iblis tat es nicht. Iblis weigerte sich. Und Iblis wurde zum Kafir, indem er nur eine einzige Sajda nicht verrichtet hat. Eine Niederwerfung. Allah subhanahu wa ta'ala wollte von ihm, dass er sich vor Adam niederwirft, und er hat sich geweigert. Er hat sich geweigert. Aus Arroganz, aus Überheblichkeit und aus Neid. Aus Neid gegenüber Adam. Hat er gesagt, nein, ich tue das nicht. Ich werfe mich nicht vor diesem Wesen, vor Adam, nieder. خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينٍ. Du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn hast du aus Lehm erschaffen. Ich werfe mich nicht vor dem nieder. Und das hat ihn zum Kafir gemacht. Das war eine Auflehnung gegen den Willen Allahs. Und dann denke heute mal darüber nach, was die Tawarit von heute machen. Die Regenten der heutigen Zeit, die Regenten der sogenannten islamischen Welt, die ja gar nicht mehr existiert. Die lehnen sich nicht nur gegen ein Gesetz Allahs auf, die lehnen sich gegen alle Gesetze Allahs auf. Und die sagen dir konkret, wir bringen von der Scharia nur das zur Anwendung, was uns in den Kram passt. Und alles andere verbieten wir per Gesetz. Und wenn jemand es wagt, nach Scharia in unserem Land zu regieren, dann kann er von uns was erleben. Dann wird er verfolgt, wird entrechtet, wird gefangen genommen, sein Haus wird des Nachts gestürmt, er verschwindet in den Tiefen des Gefängnisses, er wird gefoltert. Wenn es jemand wagt, nach den Gesetzen Allahs zu regieren, dann tun wir das mit ihm. Und in unserem Land, die Tawarit sagen dir, in unserem Land regierst du nur dann mit den Gesetzen Allahs, wenn wir das zulassen, wenn wir das vorher erlauben, wenn wir das in unseren Parlamenten verabschieden. Das Gesetz Allahs hat keine Gültigkeit, nur weil es im Koran steht. Das Gesetz Allahs, selbst wenn es in Teilen zur Anwendung kommt und seine Gültigkeit findet, dann nur, wenn wir das zulassen, wenn wir es erlauben, wenn wir dieses Gesetz Allahs nochmals im Parlament bekräftigen, bestätigen, legitimieren. Sonst ist es nämlich nicht legitim. Das muss zuerst einmal durch unser legislatives Organ, durch unser Parlament. Nur dann ist es Gesetz. Nur dann werden die Gesetze Allahs tatsächlich zu Gesetzen, an die sich die Menschen halten dürfen bzw. müssen. Aber wenn sie es wagen, die Gesetze Allahs zur Anwendung zu bringen, ohne dass wir diese Gesetze in unserem Parlament verabschiedet haben und ohne dass der König von Saudi-Arabien oder von wo auch immer das zugelassen hat. Wenn du es wagst, ohne die Erlaubnis des Königs nach dem Gesetz Allahs zu regieren, dann wirst du sehen, was mit dir passiert in der islamischen Welt. Und dann weißt du genau, was mit dir in der islamischen Welt passiert, in der sogenannten islamischen Welt. Denn die islamische Welt gibt es heute nicht. Es gibt heute keine islamische Welt, es gibt keinen Darul Islam. Und wir haben gesehen, gesehen, dass ein Mensch, wenn er nur von der Richtigkeit des Islam überzeugt ist, dass ihn das noch nicht zum Muslim macht, dass die Gelehrten der Juden und der Ahlul Kitab von der Richtigkeit des Islam wussten und dennoch keine Muslime waren und dass Iblis von der Richtigkeit des Islam weiß, mehr vom Islam weiß als die meisten Muslime und dass er dennoch kein Muslim, sondern ein gewaltiger Kafir ist, wie das im Koran erwähnt ist. Das also als Grundlage, dass wir sehen, La ilaha illallah bedeutet nicht einfach nur an Allah zu glauben oder an die Richtigkeit des Islam zu glauben. Das allein macht den Menschen noch nicht zum Muslim. Tayyib, jazakumullahu khairan. Wir können jetzt inshallah dazu übergehen, einige dieser Fragen zu beantworten. Ihr könnt inshallah, ich gebe mal das Mikrofon an Islam Information ab. Und ich habe natürlich diese Fragen, die letztes Mal gestellt wurden, noch alle im Kopf. Inshallah können wir die jetzt auch beantworten. Nur mal sehen, ob sich das zeitmäßig. Okay, fangen wir mal an, inshallah, ja? Ihr habt hier mal das Mikrofon, Sekunde. Doch, schau. Hier ist er schon. Ja. Sag mal, wie kann ich denn das machen, dass ich hier die Hand runtergebe? Ja, habe ich ja gemacht, aber es geht nicht. dass er nicht online kommt. Bitte? Okay, Chai, inshallah. Taib. Kannst du mir nochmals die Fragen eine nach der anderen posten, inshallah? Jazakallahu khairan. Wollen wir vielleicht mit den Fragen vom letzten Mal beginnen? Okay, mit den alten Fragen, inshallah. Poste mal die erste. Eine nach der anderen, inshallah. Okay, Ahmad Yassin. Ich meine, inshallah werden wir in den folgenden Durus, in den folgenden Lektionen noch genau erklären, was ein Tawhut ist. Das muss ja nochmal genau erklärt werden. Was ist ein Tawhut? Und wir haben ja erklärt, dass einer der größten Tawarit, wie du das bei den Aussagen des Salaf im Allgemeinen findest, einer der größten Tawarit ist überhaupt jener Mann, der nicht nach den Gesetzen des Islam regiert. Das heißt, ein Mensch, der nach den Gesetzen des Kufr regiert, ist ein Tawhut und ist ein ganz gewaltiger Tawhut. Und ich kann dir hier zum Beispiel eine Sekunde, also die Aussagen von Muhammad ibn Abdul Wahhab kann ich euch mal vorlesen in Bezug auf diese Sache. Also ich habe jetzt hier eine Schrift von Muhammad ibn Abdul Wahhab vor mir, die heißt Risalatun fi ma'na al-Tawhut. Risalatun fi ma'na al-Tawhut. Nur um also ganz kurz Einblick zu geben, natürlich können wir jetzt nicht das Ganze genau hier durchgehen. Er sagt hier unter anderem, wir werden später dann die Beweise bringen. In folgenden Durus werden wir beweisen und erklären anhand von Koran und von Sunna und anhand der Aussagen des Salaf, warum der Regent einer der gewaltigsten und größten Tawarit ist. Aber ganz kurz hier, zum Beispiel sagt Muhammad ibn Abdul Wahhab, sagt hier, وَالْتَوَارِيْتُ كَثِيرًا. Es gibt sehr viele Tawarit. Tawarit ist der Plural von Tawrut. Ja? Tawrut ist Ra'sun fil Kufr. At-Tawrut huwa Ra'sun fil Kufr. Der Tawhut ist ein ganz gewaltiger Kafir. Der Tawhut ist also kein gewöhnlicher Kafir, sondern ein gewaltiger Kafir, dessen Kufr über dem Kufr von anderen Menschen steht. Ein Mensch, ein Feind Allahs, also ein Mensch, der den Weg von Iblis geht, der sich gegen Allah auflehnt und der die Menschen dazu treibt und zwingt oder verführt, ihm selbst zu dienen. Das ist ein Tawhut. Oder ihm zu folgen. Das ist ein Tawhut. Und es gibt sehr viele Tawarit, wie zum Beispiel hier Muhammad ibn Abdul Wahhab, Sheikh al-Islam, wie er hier sagt, At-Tawaritu kathira. Es gibt sehr viele Tawarit. Wa ru'usuhum khamsa. Aber die Köpfe der Tawarit, die größten Tawarit sind fünf. Also wir müssen Folgendes sehen. Es gibt den Kafir, den gewöhnlichen Kafir. Und es gibt Al-Kafir al-Muharib. Es gibt einen Kafir, der schlimmer ist als der gewöhnliche Kafir. Und zwar ist das jener, der den Islam bekämpft. Und dann über ihm gibt es den Tawhut. Der Tawhut ist ein führender Kafir. Ein führender Kafir, der sein Leben und sein Können und seine Möglichkeiten in den Dienst des Kampfes gegen den Islam stellt. Er verwendet also seine Fähigkeiten und Möglichkeiten, um gegen den Islam zu kämpfen, und er führt die Menschen dabei an. Er führt die anderen Kuffar dabei an. So einen nennt man Tawhut. Und solche gibt es natürlich sehr viele. At-Tawaritu kathira. Es gibt viele Tawarit. Wa ru'usuhum khamsa, aber dann sagt Muhammad ibn Abdul Wahhab, aber ihre Köpfe sind fünf. Ihre Köpfe sind fünf. Und dann sagt er, der erste ist Satan. Al-awwal ash-shaytanu da'i ila ibadati ghayrillah. Der erste ist der Satan, der die Menschen dazu aufruft, jemand anderem als Allah zu dienen. الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله. Der zweite ist der ungerechte, der tyrannische Herrscher, der المغير لأحكام الله, der die Gesetze Allahs abändert. Das ist genau das, was heute in den Parlamenten passiert. Allah subhanahu wa ta'ala verbietet den Alkohol und dann kommen die Tawarit in den Parlamenten, sitzen in den Parlamenten und erlauben ihn. Und nicht nur, dass sie ihn erlauben, sondern sie bestrafen und verfolgen jeden, der es wagt, die Erlaubnis des Alkohols in unseren Ländern in Frage zu stellen. Ich meine jetzt zum Beispiel Ägypten. Nimm mal das Beispiel Ägypten. In Ägypten ist der Ausschank von Alkohol halal. Ist also erlaubt. Mit einem deutschen Wort belegt, erlaubt. Natürlich sagen sie nicht halal, sie sagen jaiz. Sie sagen erlaubt oder möglich oder gestattet oder legal oder was auch immer. Sie wollen diesen Begriff halal nicht in den Mund nehmen, weil es ein Begriff ist, der natürlich bei den Muslimen zu Problemen führt, wenn man sagt, der Alkohol ist halal. Aber in Wirklichkeit haben sie ihn halal gemacht. Sie sagen zwar, ja, Allah hat ihn zwar im Koran haram gemacht, aber bei uns dürfen wir ihn ausschenken und kaufen und verkaufen und herstellen. Und es ist auch so, dass übrigens die größte Alkoholproduktion im Nahen Osten in Ägypten stattfindet. Das heißt, die größten Alkoholfabriken oder die größte Alkoholfabrik oder Alkoholfirma, wenn man so will, im gesamten Nahen Osten steht nicht etwa in Israel, sondern in Ägypten. In Ägypten wird also die größte Menge an Alkohol im Nahen Osten hergestellt. Und auch exportiert und so weiter. Jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel gegen diese Fabrik vorgehst oder gegen diese Firmen, die Alkohol herstellen, oder wenn du den Verkauf von Alkohol in irgendwelchen Geschäften in Ägypten unterbinden willst, oder du gehst in ein Restaurant rein und möchtest dort jetzt mit Gewalt verbieten, dass dort Alkohol ausgeschenkt wird, was passiert? Der Restaurantbesitzer ruft die Polizei an. Und die Polizei führt dich ab. Und dann verschwindest du in den Gefängnissen und dann kannst du sehen, was mit dir passiert. Weil du eben es wagst, hier ein Gesetz Allahs zur Anwendung zu bringen. Also wie gesagt, der zweite Tawrut, wie eben Muhammad ibn Abdul Wahhab sagt, der zweite Tawrut ist, nicht der zweite Tawrut, das ist bitte ganz wichtig. Er sagt hier, es gibt sehr viele Tawarit, aber Ru'usuhum, die Köpfe der Tawarit, die obersten Tawarit sind fünf. Und unter diesen fünf erwähnt er erstens den Satan, zweitens den Regenten, der die Gesetze Allahs abändert, und drittens, الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Der dritte sagt Muhammad ibn Abdul Wahhab, und der dritte Kopf der Tawarit ist jener Mann, der nach anderen Gesetzen regiert als jene, die Allah herabgesandt hat. Und der Beweis dafür ist, wie er weiter sagt, und jene, die nicht nach dem richten, was Allah herabgesandt hat, jene sind die Kafirun. Jene sind die Kafirun. Also du siehst, und dann als viertes erwähnt er noch jenen, der behauptet, den Raib zu kennen, was natürlich auch sehr viele sogenannte Muslime heute tun oder anderen zusprechen, dazu kommen wir später mal, inshallah. Und der fünfte, das ist jener, der sich an Allahs Statt anbeten lässt und damit zufrieden und glücklich ist. Also fünf hat er hier erwähnt, fünf Köpfe der Tawarit, zwei davon sind Regenten. Der eine nämlich, der die Gesetze Allahs abändert im Parlament, und das ist der eine, und der andere ist derjenige, der diese Gesetze, diese anti-islamischen, diese nicht-islamischen Gesetze, diese im Parlament von Menschen gemachten Gesetze, diese Satan-Gesetze zur Anwendung bringt. Das ist ein Tawrut. Das ist also nicht ein gewöhnlicher Tawrut, sondern das ist ein Kopf der Tawarit. Und kommen wir jetzt zu Ahmad Yassin. Also grundlegend müssen wir wissen, jeder Mann, jeder Mensch, der nicht nach den Gesetzen Allahs regiert, sondern nach eigenen Gesetzen oder nach von Menschen gemachten Gesetzen. Und jedes von Menschen gemachte Gesetz ist ein Gesetz von Satan. Denn ein Gesetz kommt entweder von Allah, also Halal und Haram kommt entweder von Allah, oder es kommt von Satan. Denn die Menschen erlassen ja ihre Gesetze, weil sie Satan folgen und Satan dienen. Und im Grunde ist jedes Gesetz, das ein Mensch erlässt, ein Gesetz, das von Satan erlassen wurde. Das hat Satan ihren kranken Köpfen offenbart. So wie Allah subhanahu wa ta'ala den Koran dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart hat, offenbart Satan den Menschen auch seinen Kufr. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Schau, es heißt doch im Koran, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. Und die Satane, und vielleicht können wir auch diese Eier, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Das ist in Al-An'am. Al-An'am, Surah Al-An'am, die sechste Sura ist das. In der Surah Al-An'am, die sechste Sura. Al-An'am, die Ayah 121. Okay? Und da heißt es, und die Satane offenbaren ihren Freunden, ihren Gefolgsleuten, auch sie lassen ihren Gefolgsleuten Offenbarungen zukommen, wenn man so will. Also Wahi, sie lassen ihren kranken Wahi zukommen. لِيُجَادِلُوكُمْ, auf dass sie mit euch debattieren und diskutieren. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ, und wenn ihr ihnen gehorcht, إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, dann seid ihr Muschrikun. Und wenn ihr also jenen Leuten gehorcht, wenn ihr jenen Leuten gehorcht und Gefolgschaft leistet, die ihren Wahi von Satan nehmen, denen Satan sagt, was sie zu tun haben und zu lassen haben, dann seid ihr Mushrikun. Sag mal, wessen Übersetzung ist denn das hier, Khanjar? Von wem bringst du immer die Übersetzung? Also diese Übersetzung der Bedeutung. Das ist. Kannst du mir das kurz schreiben hier? Ja, Khanjar. Achana. A'udhu billah. Habe ich mir gedacht. Von Amir Zaidan. Also ich finde diese Übersetzung von Amir Zaidan äußerst schlecht. Und man sieht es hier auch. Kein Problem. Abgesehen davon, dass Zaidan natürlich selber ein gewaltiges Problem ist. Und wir werden inshallah auch über Zaidan sprechen. Über Amir Zaidan. Und wir werden erklären, warum dieser Mann ein Kafir ist. Und warum es auch nicht gut ist, dass wir seine Übersetzungen hier bringen. Das schockiert vielleicht manche Leute, aber ich bringe das, inshallah, in den folgenden Durus, bringe ich das mit Dalil. Ich habe die Aussagen dieses Mannes gesammelt. Eine Reihe von diesen Aussagen habe ich gesammelt. Ich kann das mit Quellenangabe vorbringen. Punkt für Punkt. Mit der entsprechenden Angabe, auf dass ihr dann inshallah selbst euer Urteil machen könnt euch. Inshallah. Tayyib. Khair, inshallah. Wie auch immer, ich meine, ich warne nur vor diesem Mann, und grundsätzlich ist seine Übersetzung auch wirklich schlecht und schwierig und, sagen wir mal so, undeutsch und verkorkst. Aber khair, inshallah. Und gewiss werden die Satane ihren Freunden eingeben, heißt es in der nächsten Übersetzung, und gewiss werden die Satane ihren Freunden eingeben, mit euch zu streiten. Naja, khair, inshallah. Ist nicht so. Und wenn ihr ihnen gehorcht, so werdet ihr Götzendiener sein. Khair, inshallah, ist keine so gute Übersetzung. Also wie gesagt, und also die Satane geben ihren Freunden, ihren Auliya, ihrer Gefolgschaft, sie geben ihnen auch ihren Wahi ein. Sie geben ihnen diesen satanischen Wahi ein, auf das sie mit euch, liyujadilukum, auf das sie mit euch diskutieren und euch mit euch debattieren. Und auf das sie mit euch herumstreiten. Und wenn ihr ihnen Gehorsam leistet, wenn ihr ihnen Gefolgschaft leistet, innakum la mushrikun, dann seid ihr Mushrikun. Und auch diese Übersetzung von Mushrik mit Götzendienern, das ist keine gute Übersetzung. Ein Mushrik ist jemand, der Allah etwas zur Seite stellt. Das muss kein Götzendiener im klassischen Sinne sein. Ein Mushrik ist jeder, der Allah etwas zur Seite stellt. Sekunde. Ich muss hier mal jetzt... Inshallah, wir können heute weitermachen, so wie es aussieht. Wir können hier länger, wir können überziehen heute. Jazakumullahu khairan. Tayyib. Na. Also diese Gesetze, die hier jetzt Satan den Menschen offenbart hat, den Menschen eingegeben hat, diese Gesetze. Sekunde. Jemand, der diesen Gesetzen folgt, Jemand, der die Menschen zwingt, nach diesen Gesetzen zu regieren und die Gesetze Allahs nicht einzuhalten, so jemand ist ein Tawhut. Jeder, der diese Gesetze des Satans, diese von Menschen gemachten Gesetze zur Anwendung bringt, ist nicht ein gewöhnlicher Tawhut, sondern Ra'sun huwa min ru'us at-tawarit. Von den fünf Köpfen des Tawhut. Und hier möchte ich auch nochmals auf etwas ganz Wichtiges verweisen. Ich meine, viele von den Brüdern und Schwestern, die jetzt hier zum Beispiel im Raum anwesend sind, viele, nehme ich an, bekennen sich zum Weg der Salaf, zum Manhaj des Salaf und sagen von sich, sie sind Salafia oder sie gehören diesem Manhaj des Salaf an. Und sie sagen von sich, sie sind Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Und viele von den hier anwesenden Brüdern und Schwestern werden sicherlich auch da und dort von verschiedenen Shuyuch lernen, von Ulama lernen, in ihre Vorträge gehen, vielleicht auch hier in Paltalk bei anderen Shuyuch lernen, sogenannten Shuyuch, oder irgendwo in der Moschee oder wo auch immer, oder von Kassetten, oder es gibt so viele Durus. Überlegt euch einmal, wie oft wurde euch klipp und klar erklärt, dass ein Mensch, der nicht nach den Gesetzen Allahs regiert, dass er ein Tawhut ist. Dass ein Mensch, der dass die Regenten heute, dass unsere Regenten, die Menschen, die uns heute in unseren Ländern regieren, dass sie Tawarit sind. Und dass sie keine gewöhnlichen Tawarit sind, sondern dass jeder Mensch, der nicht nach dem Gesetz Allahs regiert, dass er ein gewaltiger Tawarit ist. Ein Kopf, einer der fünf Köpfe der Tawarit, einer der obersten Tawarit. Und diese Shuyuch, ich wundere mich über diese Shuyuch geben jahrelang Unterricht und bezeichnen sich selbst als Salafiyya und als Anhänger des Salaf und bezeichnen sich auch noch als Anhänger von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Und wann haben diese Leute uns erklärt, was der Tawhut ist und wie wir den Kufr gegen den Tawhut vorzunehmen haben? Wann sprechen sie über den Tawhut? Wann haben sie uns erklärt, dass alle Regenten in der islamischen Welt keine gewöhnlichen Kuffar sind, sondern Tawarit sind? Wir dürfen nicht vergessen, ja, ein Tawarit ist kein gewöhnlicher Kafir, sondern ein Extremkafir. Ein übertrieben extremer Kafir. Und Muhammad ibn Abdul Wahhab sagt über die Menschen, die nicht nach den Gesetzen Allahs regieren, sondern nach eigenen Gesetzen, er sagt über diese Menschen, dass sie nicht einmal gewöhnliche Tawarit sind, sondern die Köpfe der Tawarit. Die fünf Köpfe der Tawarit. Die fünf obersten Tawarit. Und wieso werden diese Dinge nicht unterrichtet? Wieso wird das nicht erklärt? Und heute, wie viele sogenannte Shuyuch der angeblichen Salafie gibt es heute, die immer noch irgendwie uns weismachen wollen, dass die Regenten in der islamischen Welt Muslime sind, dass der König von Saudi-Arabien Moslem ist. Wie viele solche Leute gibt es? Dabei nochmals, überlegt euch die Steigerungsstufe. Der König von Saudi-Arabien regiert nicht nach der Scharia. Er regiert nach eigenen Gesetzen in vielen Bereichen. Also er ist kein gewöhnlicher Kafir, sondern er ist ein Tawhut. Und er ist auch kein gewöhnlicher Tawhut. Er ist ein Kopf, einer der fünf Köpfe der Tawarit. Er ist ein gewaltiger Satan. Und wenn jemand am Kufr dieses Mannes zweifelt, dann ist er kein Muslim. Ein Mensch, der daran zweifelt, dass das, was die Könige von Saudi-Arabien und die Regenten und die Könige und Parlamentsabgeordneten der sogenannten islamischen Welt heute tun, jemand, der glaubt, das sei kleiner Kufr, oder der glaubt, das sei einfach nur eine Sünde und kein Kufr. Jemand, der das glaubt, ist kein Muslim. Der hat gar nichts von La ilaha illallah verstanden. Jemand, der nicht einmal verstanden hat, dass es ein gewaltiger Kufr ist, eine gewaltige Auflehnung gegen den Willen Allahs, dass man nach den Gesetzen des Kufr regiert. Jemand, der nicht einmal das verstanden hat, ist kein Muslim. Und daher, jemand, der weiß, dass der König von Saudi-Arabien nicht nach den Gesetzen des Islam regiert. Jemand, der das weiß, und jeder, der Augen im Kopf hat, weiß das. Das erfordert nämlich keine Basira, das erfordert nur Basar. Das erfordert nur gewöhnlichen, das erfordert keinen Weitblick. Das erfordert nur, dass man den Schleier von den Augen nimmt und die Augen öffnet. Jeder, der weiß, dass der König von Saudi-Arabien nicht nach der Scharia regiert Und ich meine, das nächste Problem ist, wenn jemand daherkommt und uns sagt, dass die Gesetze, die heute in Saudi-Arabien zur Anwendung kommen, dass diese Gesetze Islam sind und Scharia sind, dann ist sein Kufr noch viel gewaltiger. Weil diesen Kufr, den die Saudis heute anwenden, das als Islam zu bezeichnen, das ist wieder ein Kufr in sich. Und das werden wir inshallah noch extra, wir werden das in eigenen Lektionen, wir werden auf Saudi-Arabien eingehen und wir werden auf diese Könige von Saudi-Arabien, auf diese Tawarit noch eingehen. Wir werden die Beweise dafür bringen. Ich werde euch eine ganze Reihe von Gesetzen aus Saudi-Arabien vorlesen und vorbringen hier. Auf dass ihr selber seht, was, wonach dort regiert wird und welche Gesetze dort zur Anwendung kommen. Aber wenn man einfach nur die Augen öffnet. Jeder weiß, dass Saudi-Arabien Mitglied in der United Nations ist, in der UNO, in den Vereinten Nationen des Kufr. Und dass sie dort, dass sie sich dort den Gesetzen des Weltkufr fügen. Jeder weiß das. Jeder weiß, dass sie Mitglieder sind in Jamiatu Dawl al-Arabiya. Jamiatu Dawl al-Arabiya, das ist so das ist ungefähr die UNO der Araber. Das ist auch so eine Dachorganisation der arabischen Staaten. Eine Dachorganisation der arabischen Staaten. Und die Jamiatu Dawl al-Arabiya, die arabische Liga, ist für die Araber das, was die UNO für die Welt ist. Und auch da sind sie Mitglied und fleißig vertreten. Und Lajnatu Ta'awun al-Khalijiyya, auch da sind sie Mitglied, in diesem Khalij-Komitee und so weiter und so fort. Und vieles mehr, diese Dinge werden wir inshallah noch extra vorbringen. Aber jemand, der weiß, dass in Saudi-Arabien nicht nach der Scharia regiert wird, und dann immer noch glaubt, dass der König von Saudi-Arabien ein Moslem ist, der ist grundsätzlich kein Moslem. GCC, was ist das? Das ist die englische Übersetzung, also für Lajnatu Ta'awun al-Khalijiyya. Was soll das heißen? Wahrscheinlich so Gulf Cooperation Community oder irgend sowas. Ist egal, wie auch immer. Jedenfalls diese Lajnatu Ta'awun al-Khalijiyya, auch da sind sie Mitglied. Und ich kann euch auch die Gesetze und die einzelnen Paragraphen dieser Lajnatu Ta'awun vorbringen. Also jemand, der daran zweifelt, dass der König von Saudi-Arabien ein gewaltiger Kafir ist, was hat der von La ilaha illallah verstanden? Und wieso bringen diese sogenannten Schuyuch des Salafir das nicht bei? Wenn Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, zu dem sie sich alle bekennen und von dem sie sagen, dass sie seinem Weg folgen, wenn er sagt, dieser Regent, der nicht nach den Gesetzen des Islam regiert, sondern nach eigenen Gesetzen, dass er ein Kopf der Tawarit ist, einer der fünf größten Köpfe der Tawarit. Und wenn man dann noch sagt, er ist Muslim, weil er betet, wie hier zum Beispiel steht, und den Armen hilft, und den Koran druckt, und Stipendien für die Studenten in Medina zahlt, und was weiß ich, und weil er den Hajj veranstaltet und organisiert, deswegen ist er Muslim, obwohl er sich gegen die Gesetze Allahs auflehnt. Wir werden das inshallah, wir wollen jetzt nicht zu sehr auf die Saudis eingehen. Das wird inshallah einmal eine eigene Lektion sein. In einer eigenen Lektion werden wir bi'idhnillahi ta'ala die Gesetze der Saudis vorbringen und wir werden zeigen, dass diese Regenten Kuffar sind. Und wir werden auch darüber sprechen, was es mit Leuten wie Ibn Baz, Ibn Uthaymin und diesen gesamten Lajnatu Da'ima und so weiter, oder Lajnatu Na'ima bil-Ahra, was es mit diesen Institutionen auf sich hat. Und diese Lajnatu Kibar al-Umala, oder sie nennen sich selber Ulama und so weiter, diese Dinge werden wir inshallah Punkt für Punkt vorbringen. Ich werde euch die Aussagen von Ibn Abbas bringen und von Ibn Uthaymin und von all diesen Leuten, auf dass ihr seht, ob diese Leute noch Muslime sind. Und ihr werdet sehen, dass jemand, der zu Ahlus Sunnah wal Jama'a gehört, niemals Ibn Abbas als Muslim bezeichnen darf. Oder Ibn Uthaymin oder sonst jemanden von diesen Leuten. Und wir werden das inshallah mit Dalil vorbringen. Aber ihr müsst mir die Zeit geben, ich möchte zuerst diese Grundlagen erklären. Wir möchten den folgenden Durus ausführlich erklären, warum ein Mensch, der nicht nach den Gesetzen Allahs regiert, warum er ein Tawarut ist. Weil leider ist heute der Jahl so weit verbreitet, dass sogar die sogenannten Schuyuch der Salafiyah, die sogenannten Gelehrten der Salafia, uns weismachen wollen, dass die Regenten der islamischen Welt immer noch Muslime sind. Und diese Schuyuch, die das sagen, egal ob in Paltok oder wo auch immer, das sind Kuffar. Das sind keine Muslime mehr. Egal, ob sie den Koran auswendig können oder nicht. Und egal, ob sie das geben oder nicht. Diese Leute sind bei Allah subhanahu wa ta'ala niemals entschuldigt. Und wir werden diese Dinge vorbringen. Wir werden die Beweise dafür bringen, warum der Regent, der nicht nach den Gesetzen des Islam regiert, warum er Kafir ist. Und wir werden über die Leute sprechen, die diese unterstützen. Das heißt, was hat es mit Leuten auf sich, die für diese Könige und für diese Regierungen in unseren Ländern heute kämpfen? Was hat es mit ihnen auf sich? Was ist ihr Hukum? Wieso sind sie keine Muslime mehr? Das sind Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Aber wir werden diese Dinge inshallah vorbringen. Aber wir brauchen Zeit dafür, wir müssen das Schritt für Schritt aufbauen, inshallah. Kommen wir zu Ahmad Yassin. Ahmad Yassin, schaut euch an die Hamas heute. Und Hamas ist ein eigenes Kapitel, ist ein großes Kapitel. Und wir werden Hamas inshallah auch in einer Lektion hier durchnehmen. Hamas ist diese palästinensische Organisation, diese sogenannte eine Organisation, die angeblich für die Befreiung Palästinas von den Juden gekämpft hat. Und das stimmt, okay, sie kämpfen für die Befreiung Palästinas von den Juden, aber das ist auch schon alles. Sie kämpfen nicht für den islamischen Staat und jetzt, seitdem sie an der Macht sind, haben sie das klar und deutlich unter Beweis gestellt. Und wir werden das bringen. Ich habe einen ganzen Ordner gesammelt über Hamas und über ihre Aussagen in den letzten Jahren. Und ich habe auch solche Aussagen von Ahmad Yassin gesammelt. Und Ahmad Yassin, ich kann euch hier alleine, was er einmal gesagt hat in einem Interview. Hört ihr das mal an, was Ahmad Yassin in einem Interview gesagt hat. Ahmad Yassin wurde einmal gefragt, der Journalist sagte zu ihm, Sie bekennen sich doch zur Demokratie. Sagte er, ja, korrekt. Und ich meine, grundsätzlich ist das ja schon eine Kufr-Aussage. Aber vielleicht könnte man das entschuldigen, man könnte sagen, okay, der meint mit Demokratie Shura. Er meint die Shura und er meint nicht die Demokratie im klassischen Kufr-Sinne, im Sinne der Europäer. Also im Sinne von, dass Menschen ihre Gesetze selber im Parlament verabschieden und dass eben Kufr-Parteien zugelassen sind und so weiter. Sagen wir mal, okay, er meint jetzt nur Shura. Vielleicht, wenn wir den entschuldigen wollen. Sie bekennen sich also zur Demokratie. Ahmad Yassin sagt, ja, das ist korrekt. Fragt ihn der Journalist, okay, was würden Sie tun, wenn Sie an die Macht kommen? Würden Sie dann weiterhin nach dem demokratischen System regieren? Oder würden Sie dann eine reine Scharia-Gesetzgebung zur Anwendung bringen? Sagt er, es wäre Verrat an der Demokratie, durch Sie an die Macht zu kommen und Sie dann auszusetzen. Schau, er sagt, selbstverständlich werden wir nach dem demokratischen System weiter regieren. Denn es wäre ja Verrat an der Demokratie, durch sie an die Macht zu kommen und sie dann außer Kraft zu setzen. Fragt ihn der Journalist weiter, würden sie auch nicht islamische Parteien zulassen, wie zum Beispiel die kommunistische Partei? Sagt er, ja, selbstverständlich, das ist ja das Wesen der Demokratie. Ist so ein Mensch ein Muslim? Ist so ein Mensch ein Muslim? Ein Mensch, der einen islamischen Staat gründen will und sagt, er möchte dort die kommunistischen, die atheistischen, die Kufr-Parteien zulassen, der Kommunismus, der darauf basiert, dass es keinen Gott gibt, dessen Grundlehre darauf basiert, La ilaha wal hayatu madda, es gibt keinen Gott und alles Leben ist Materie, diesen Kommunismus, diese kommunistischen Parteien werden im islamischen Staat zugelassen, fragt der Journalist weiter, hör dir das an, der Journalist fragt weiter, was ist, wenn die kommunistischen Parteien die Wahlen gewinnen? Würden sie dann zulassen, dass die Kommunisten den palästinensischen Staat, den sie gründen, regieren? Sagt Ahmad Yassin, Wallahi la in ikhtara sha'abul filastini, al-hizb al-shuyu'i, fasawfa arda bi-ikhtiyari sha'abul filastini. Bei Allah, wenn das palästinensische Volk sich für die Kommunisten entscheidet, dann werde ich die Entscheidung des palästinensischen Volkes respektieren. Ist so ein Mensch ein Muslim? Und so ein Mensch ist kein Tawhut? Er bekennt sich sogar ganz offen dazu. Er sagt das ganz offen, wenn ich an die Macht komme, werde ich es tun. Und als seine Kinder an die Macht gekommen sind, die heute an der Macht sitzen, haben sie es getan. Sie haben den Kufr zur Anwendung gebracht. Und wir werden die Beweise dafür bringen. Ich werde euch die Zitate von Hamas, von den verschiedensten Abgeordneten der Hamas, werde ich euch vorbringen hier. Ihre Abgeordneten, ihre großen Mitglieder, Khaled Mishal, Ismail Haniyeh und all diese Leute. Ich habe das gesammelt und ihr werdet das hier sehen. Und ihr werdet sehen, dass diese Leute die gewaltigsten Terroristen sind. Aber wie gesagt, habt Geduld, inshallah, habt Sabr, wir müssen diese Dinge schrittweise erklären. Ich weiß, dass viele unter uns hier immer noch sogar daran zweifeln, ob ein Regent, der nach den Gesetzen des Kufr regiert, ob der überhaupt Kafir ist. Sie glauben ja, wenn ein Regent nach den Gesetzen des Kufr regiert, ist er vielleicht, er hat nur kleinen Kufr begangen. Und dann kommen vielleicht so Sachen wie Ibn Abbas hat gesagt, Kufr duna Kufr. Wir werden auf das eingehen. Hat das Ibn Abbas gesagt? Und wer hat es von den Salaf gesagt? Und was haben sie damit gemeint? All diese Dinge werden wir inshallah vorbringen. Anhand der Aussagen des Salaf. Wir werden hier nichts sagen in diesem Raum, was nicht durch Koran und Sunna und vor allem auch, das ist mir wichtig, durch die Aussagen der Salaf abgedeckt ist. Dass mir niemand vorwerfen kann, ich ziehe mir das selber aus den Fingern. Oder ich interpretiere den Koran, wie ich will. Sondern ich werde das anhand der Tafasir und der Aussagen der Salaf belegen. Bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib, jazakumullahu khairan. Also so viel zu Ahmad Yassin. Inshallah dann die nächste Frage. Was ist mit Sufis? Ich bin eine Sufi, sagt hier jemand. Verstehen Sie mich nicht falsch. Was ist mit den außergewöhnlichen Sachen des Sufi-Sheikhs? Okay. Na, Moment. Also grundsätzlich schaut, die Sufis, das ist auch ein großes Kapitel. Ich kann jetzt natürlich nicht so in einer gewöhnlichen Beantwortung einer kurzen Frage genau erklären, wer die Sufis sind und was die Sufis sind. Und man muss auch einen Unterschied machen zwischen den frühen Sufis und den Sufis, diesem Tasawuf, den es in den letzten Jahrhunderten gibt. Da gibt es Unterschiede. Und auch Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, macht in Majmu' al-Fatawa einen Unterschied zwischen den ursprünglichen alten Sufis, den ersten Sufis, und den Sufis, die zu seiner Zeit, also bereits vor 700 Jahren gelebt haben. Heute hat der Sufismus überhaupt nichts mehr mit Islam zu tun. Und damit möchte ich nicht sagen, dass jeder Mensch, der von sich behauptet, ein Sufi zu sein, dass er kein Muslim ist. So ist das nicht. Es gibt Menschen, die glauben, Sufi sein bedeutet einfach ja, viel zu beten, viel zu fasten und so weiter und viel Dhikr vorzunehmen und also häufig Allahs zu gedenken und häufig des Nachts zu beten. Sie glauben, das ist Sufitum. Aber Sufi sein, was ich mit Sufi sein meine, weil ich habe im letzten Dars eben gemeint, es gibt sehr viele Sufis und dass die Sufis grundsätzlich Kuffar sind. Damit habe ich gemeint, dass sehr viele Sufis heute den Totenkult vornehmen. Und im Regelfall tun sie das. Und ihre Schuyuch tun das. Und wir werden auch dafür Beweise vorbringen. Ich meine, schaut euch an zum Beispiel die Nur-Jamaat. Jamaat und Nur, wie sie sich nennen. Diese Bewegung von Said Nursi. Said Nursi war der Überzeugung, dass er den Raib kennt. Und das ist in seinen Schriften festgehalten. Das kannst du nachlesen in diesem Risalat un-Nur wal-Kulliyat un-Nuriya und so weiter. Also er hat da verschiedene Schriften, wo du das nachlesen kannst. Er war der Überzeugung, dass er den Raib kennt. Dass er also das Wissen, das verborgene Wissen kennt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt über sich, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. Und hätte ich den Raib gekannt, dann hätte ich mir mehr Gutes zukommen lassen. Dann hätte ich mehr an guten Dingen gesammelt und zu mir geholt. Der Prophet sagt von sich, hätte ich den Raib gekannt. Er selbst sagt, er kennt den Raib nicht von sich. Und Said Nursi glaubt, dass er ihn kennt. Und Said Nursi glaubt und sagt auch in seinen Schriften, dass Abdul Qadir Jailani, rahimahullah, dass er angeblich den Raib kannte. Und er behauptet es Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, dass er den Raib kannte. Und er behauptet es auch von sich selbst. Und seine Anhänger behaupten das von ihm. Und das ist eine verbreitete Sufi-Ansicht. Die Sufis glauben oft, dass ihre Shuyuch und ihre Ulama und ihre großen Leute, dass sie den Raib kennen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. Er kennt den Ghaib. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt von sich selbst, das ist alles seine Eigenschaften. عَالِمُ الْغَيْبِ, der Kenner des verborgenen Wissens. عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. Und er lässt niemanden an seinem verborgenen Wissen teilhaben. إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ. Ghaib ist das verborgene Wissen. Ghaib ist, also hier die Frage, Ghaib ist das, zum Beispiel, dass du die Zukunft kennst oder dass du die Vergangenheit im Detail kennst, dass du weißt, was morgen genau passieren wird, dass du die Zukunft voraussehen kannst oder dass du genau weißt, was sich im Detail in der Vergangenheit abgespielt hat. Ich meine jetzt nicht historisches Wissen, das überliefert ist, sondern einfach so, du kannst in die Vergangenheit blicken und du kannst in die Zukunft blicken. Das ist Ghaib. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt über sich selbst, Alimul Ghaib, er ist der Kenner des Wissens. Er ist der Kenner, er ist der Kenner des verborgenen Wissens. Alimul Ghaib, فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. Und er lässt niemanden an seinem verborgenen Wissen teilhaben, إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ. Außer jenen, die er als Propheten erwählt hat. إِلَّا مَنِ ارْتَضَى. Illa man irtada mir Rasul. Außer jenen, die er als Propheten erwählt hat, an denen er als Propheten Gefallen gefunden hat und sie zu Propheten gemacht hat. Aber selbst diese Propheten kennen den Ghaib nur teilweise. Nur manche Bereiche, jene Bereiche, die Allah subhanahu wa ta'ala sie kennen lässt. Und deswegen wusste Muhammad alayhi salatu wassalam, er wusste nicht, was in Zukunft genau passieren wird. Moment. Okay, das muss ich jetzt raussuchen, welche Ayah. Also ich habe diese Ayat nicht im Kopf mit... Moment. Nein, das ist Al-Jinn, Surat Al-Jinn, die Ayat 26 und 27. إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. Das heißt, nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt den Ghaib und er lässt nur die Propheten an diesem Wissen teilhaben, aber nicht zur Gänze. Er lässt die gewisse Teile des Ghaib erkennen und nicht alle Teile des Ghaib. Und deswegen sagt der Prophet auch selbst über sich, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Allah hat es hier im Koran erwähnt. Er erwähnt im Koran, dass der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ. Entschuldigung, dass der Prophet sagte, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Und hätte ich den Ghaib gekannt, dann hätte ich mir viel Gutes widerfahren lassen und nichts Schlechtes wäre mir widerfahren. Weil der Prophet eben den Ghaib nur teilweise kennt. Und das nächste Problem sehr vieler Sufis und Sufi-Shuyuch besteht darin, dass sie die Toten anrufen, dass sie den Totenkult vornehmen. Das heißt, dass sie sich, wenn sie ein Problem haben, nicht nur an Allah subhanahu wa ta'ala wenden, sondern auch an Menschen wenden, an Tote wenden. An Tote, von denen sie sagen, die hatten einen besonders hohen Stellenwert bei Allah oder einen hohen Rang bei Allah. Und sie bitten diese Toten um Unterstützung. Und das nennt man al-istighathatu bil amwat, wal-istinsaru bil amwat, wal-isti'anatu bil amwat, wa du'a'u al amwat. Sie rufen sie an, sie machen Dua. Sie bitten die Toten um Hilfe, um Unterstützung, um Rizq und so weiter. Sie opfern diesen Toten, sie bringen ihnen Opfer dar und so weiter. Sie bringen ihnen Opfer dar und vieles mehr. Das ist der Schirk, den die Sufis heute in der Regel begehen. Jemand, der sich zum Sufitum bekennt und diese Dinge nicht kennt und nicht weiß von den Sufis und sich von diesen Dingen distanziert, ist Moslem, aber er hat halt keine Ahnung, wer die Sufis wirklich sind. So viel zu den Sufis. Aber wie gesagt, wir werden inshallah über die Sufis, ich hoffe, bi'iznillahi ta'ala, dass wir Gelegenheit haben, in dieser Reihe auch über die Sufis ausführlich zu sprechen. Und ich werde dann sehr viel auch zitieren aus ihren Büchern, inshallah. Wir werden vielleicht einiges bringen von diesem sogenannten Jalaluddin Rumi, Jalaluddin Rumi, wal hadha alladhi yusammi nafsahu Muhyiddin ibn Arabi, wa huwa mumitud-din fil haqiqa. Muhyiddin ibn Arabi, wir werden über diese Leute sprechen und über ihr Sufitum und ihre Sufi-Ansichten. und was sie in ihren Büchern festgehalten haben, dass ihr mal selber, inshallah, Einblick nehmen könnt. Also wie gesagt, jemand, der die Toten anruft oder die Toten um Hilfe bittet oder Dua macht zu ihnen, der hat die Ibadah vorgenommen an die Toten. Und hier, also den Toten anzurufen ist Ibadah. Schau, der Gesandte alaihi salatu wassalam sagt, Ad-Dua'u huwa al-Ibadah. Ad-Dua'u huwa al-Ibadah. Der Dua, das ist die Ibadah. Der Dua, das heißt, dass du deine Hände hebst und dich an Allah wendest oder auch die Hände nicht hebst, dass du dich an Allah wendest, dass du Allah um etwas bittest. Dieser Dua, das ist Ibadah. Und wenn du diesen Dua jemand anderem als Allah entgegenbringst oder jemand anderen als Allah anrufst in dieser Form, dann ist das Schirk, dann ist das Kufr. In einem anderen Hadith heißt es auch Ad-Dua Mukhul Ibadah, aber dieser Hadith ist da'if. Nur in seiner Bedeutung ist er genauso wie dieser erste. Sogar der erste Hadith ist noch kräftiger, weil er sagt, Ad-Dua Mukhul Ibadah, der Dua ist das Mark, das Innere der Ibadah. Ad-Dua Mukhul Ibadah, aber wie gesagt, da'if. As-Sahih huwa Ad-Dua huwa Ibadah. Der Dua ist die Ibadah. So als wäre die Ibadah nichts anderes als der Dua. Khair, inshallah. Also wie gesagt, wenn jemand sich zum Sufitum bekennt und diese Dinge nicht weiß von den Sufis, dann ist er Muslim, wenn er keinen Schirk vornimmt. Ich habe damit nur gemeint, dass die Sufis heute in der Regel den Schirk vornehmen und den Totenkult vornehmen. Na. Tayyib. Die dritte Frage. Meine Frage war, dass ich Angst habe, dass ich dann selbst Kafir bin, wenn Allah dann doch einen solchen Herrscher als Muslim ansieht, in seiner Barmherzigkeit, vielleicht weil der Tauber gemacht hat. Nun sage ich heute zu dem, er ist ein Kafir. Denn ist es nicht Allahs Recht zu entscheiden, ob einer Muslim ist oder nicht. Vielleicht ist er sehr lange in der Hölle und kommt doch irgendwann ins Paradies. Das ist die Frage. Na. Tayyib. Ist wieder natürlich auch ein Kapitel. Das ist nämlich die Frage des Al-Uthr bil-Jahl. Wer ist denn schuldig, wenn er den Schirk begeht oder den Kufr begeht? Und das müssen wir auch. Wir werden Al-Uthr bil-Jahl in einem eigenen Kapitel, inshallah, in einer eigenen Lektion abhandeln. Weil es ein sehr umfangreiches Kapitel ist. Aber grundsätzlich möchte ich sagen, okay, nehmen wir mal an. Jetzt nehmen wir das Beispiel Ahmad Yassin, weil ich vorhin gesagt habe, Ahmad Yassin ist auch einer von den Tawarit. Nehmen wir an, und deswegen sagen wir, Ahmad Yassin ist ein Kafir und man hat gegen ihn Takfir vorzunehmen. Man darf für ihn das Totengebet nicht verrichten, man darf für ihn keinen Dua machen, man darf nicht sagen Rahimahullah und so weiter. Aber es besteht ja die Wahrscheinlichkeit, oder es besteht eine Möglichkeit, die Möglichkeit ist ja da, dass Ahmad Yassin kurz vor seinem Tod Tauba vorgenommen hat. Ja, der Bruder sagt ja so, Al-Uthr bil-Jahl, gemeint ist, dass man entschuldigt ist für eine Kufurtat wegen Unwissenheit. Wie gesagt, das ist ein großes Kapitel, das nehmen wir noch getrennt vor. Wichtig jetzt nur, es kann natürlich sein, also ganz kurz beantwortet diese Frage, es kann sein, dass zum Beispiel Ahmad Yassin kurz vor seinem Tod Tauba vorgenommen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert die Tauba, akzeptiert die Reue des Menschen, selbst wenn sie wenige Sekunden vor dem Tod eintritt. Vor der sogenannten Gharghara, das heißt, bevor Ar-Ruh, bevor die Seele des Menschen zum Hulqum kommt, bevor also die Seele des Menschen ungefähr zur Kehle kommt, ja? Bevor es soweit ist, kann der Mensch noch die Tauba vornehmen. Bevor er also den Totenengel sieht. Bevor er Malakul Maut sieht, es kommt ja nicht nur Malakul Maut, sondern er kommt auch mit anderen Malaika. Immer Sudul Wujuh, immer Bidul Wujuh. Mit finsteren Gesichtern oder mit hellen Gesichtern, je nachdem, in welchem Zustand man verstirbt. Wie das im Hadith erwähnt ist. Bevor der Mensch diese sieht und bevor er wirklich, bevor seine Seele jetzt seinem Körper entrissen wird, kann er die Taube vornehmen. Wenn er natürlich einmal Malakul Maut sieht, dann ist die Sache gelaufen, dann kann er keine Taube machen. Nehmen wir an, Ahmad Yassin hat einige Sekunden vor seinem Ableben Taube gemacht. Und all das bereut, was er bis zu diesem Zeitpunkt getan hat. Ja, natürlich ist er dann als Muslim gestorben. Das ist richtig. Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt ihn dann ins Paradies eingehen, weil Al-Tawbatu Al-Islamu yajubbu ma qablahu. al-Islamu yajubbu ma qablahu wa at-taubatu kadhalika tajubbu ma qablaha. Das heißt, die Tauba vernichtet jede Sünde, die vor ihr war. Wenn man wirklich eine richtige Tauba vornimmt und seine Reue zeigt, dann vergibt Allah das. Und wenn jemand Muslim wird, auch kurz vor dem Tod, vergibt Allah ihm seinen ganzen Schirk und seinen ganzen Kufr und er geht ins Paradies ein, als weißes Blatt. Und es gibt Hadithe auch, dass es Menschen gibt, nicht? Ihr kennt diese Hadith, إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّ مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَعَ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ. Wie es in diesem Hadith heißt, nicht? Und unter euch sind solche, die ihr Leben lang die Taten von den Höllenbewohnern verrichten. Jene Taten verrichten, die von Höllenbewohnern verrichtet werden. Bis zwischen ihm und dem Feuer nur mehr eine Elle ist, eine einzige Elle. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ. Und doch im Buche steht schon geschrieben, dass er noch Tauber machen wird. Allah weiß das natürlich im Vorhinein, dass dieser Mensch Tauber vornehmen wird. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ. Er zeigt Reue. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Und setzt die Taten der Ahlul Jannah, zum Beispiel die Reue. Die Reue ist eine Tat von Ahlul Jannah, die Tauber. فَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ. Und er geht ins Paradies ein. Natürlich kann das sein. Nur meine Frage, und das ist natürlich Ijma' Ahlus Sunnah wal Jama'ah, du gehst nach dem Istishabul Asl vor. Istishabul Asl und Istishabul Hal. Das ist eine Qaida Shar'iyya, das ist ein Grundprinzip im Usul. Das heißt in Usul al-Fiqh. Du hast grundsätzlich nach den Informationen zu urteilen, die du zur Hand hast. Und wieso gehen wir jetzt unbedingt auf den Tarut ein? Wieso der König von Saudi-Arabien? Okay, Fahd, dieser Tarut, alayhi min Allahi ma yastahiq, der jetzt vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren gestorben ist. Fahd. At-Tarut Fahd, Tarut al-Jazira. Natürlich könnte es theoretisch sein, dass dieser Mann kurz vor seinem Tod auch Tauba gemacht hat. Ja, dann hat ihm Allah vergeben. Aber kannst du sagen, du hast ihn doch nach dem Kufr zu beurteilen, den du von ihm kanntest. Und genauso könntest du das über den Papst sagen. Auch der Papst ist vor ungefähr dieser Papst, Johannes Paul, der Tarut der Christen, der oberste Tarut der katholischen Kirche. Auch der ist doch vor ungefähr zwei Jahren verstorben. Besteht nicht die Wahrscheinlichkeit, dass auch er Tauber gemacht hat? Dass er die Tauber vorgenommen hat vor seinem Tod? Besteht nicht diese Möglichkeit? Auch er hat die gleichen Chancen und die gleichen Möglichkeiten. Auch er kann wenige Sekunden vor seinem Ableben die Tauber vorgenommen haben. Besteht die Möglichkeit? Kannst du jetzt sagen, okay, in diesem Fall, ich werde also für den Papst das Totengebet verrichten und ich werde sagen, Rahimahullah, und ich werde für ihn Dua machen und ich werde für ihn, ich weiß nicht was alles tun, und ich werde ihn als Muslim betrachten. Denn falls ich ihn als Kafir betrachte und vielleicht hat er kurz vor seinem Tode Tauba gemacht, dann ist er bei Allah Muslim und ich bezeichne ihn als Kafir, das ist eine Katastrophe. Genau das ist das. Genau das impliziert diese Frage. Natürlich besteht die Wahrscheinlichkeit und die Möglichkeit, dass der Papst Tauba gemacht hat. Vor seinem Tod. Ja gut, dann geht er ins Paradies ein. Aber du hast ihn in dieser Welt als Kafir zu betrachten. Denn du hast nicht erfahren, dass er Tauba gemacht hat. Kann auch sein, dass er wenige Stunden oder wenige Minuten vor seinem Tod die Tauba vorgenommen hat und dass er sie sogar ausgesprochen hat vor den Priestern, die um ihn herum waren. Aber sie alle so getan haben, als hätten sie nichts gehört. Kann ja sein. Kann sein. Das heißt, wir gehen nach dem Äußeren. Wir gehen nach dem Äußeren. Und der Papst, das was wir von ihm wissen, ist, dass er als Kafir gelebt hat. Und wir haben nichts davon erfahren, dass er Tauba gemacht hat. Und daher betrachten wir ihn als Kafir. Sollte sich am jüngsten Tage herausstellen, dass er kurz vor seinem Tode die Tauba vorgenommen hat, dann geht er ins Paradies und die Sache ist gelaufen. Aber wenn du ihn hier als Muslim betrachtest, obwohl du nichts davon erfahren hast, dann bestraft dich Allah. Dann bestraft dich Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du das Totengebet für den Papst verrichtest. Oder sagst, Rahimahullahu Bab al-Kanis al-Katholikia oder was weiß ich, wie das übrigens die Hamas so ähnlich getan haben. Ich werde das noch vorbringen. Das ist ja auch eine Katastrophe. Hier diese sogenannte, ihr wisst das auch, was diese Muslim-Jugend, Murtad-Jugend, was diese Leute vorgebracht haben, als der Papst gestorben ist. Und wir werden diese Dinge auch bringen. Ich habe diese Sachen bei mir. Was haben diese Leute geschrieben, als der Papst gestorben ist? Da gab es Leute, der sogenannte Zentralrat der Muslime in Deutschland oder wie auch immer er sich nennt. Praktisch gesagt auf Deutsch, Rahimahullahul Baba. Also möge Allah dem Papst vergeben. Und die Hamas haben etwas Ähnliches über einen gesagt. Ich bringe diese Dinge noch. Ich habe die Sachen bei mir. Und diese Dinge bringe ich noch vor, inshallah, in den folgenden Lektionen. Also wie gesagt, du gehst nach dem Äußeren. Du, wenn Allah weiß vom Papst, dass er Tauba gemacht hat vor seinem Tod, dann ist dieser Papst bei Allah Muslim. Und Allah lässt ihn ins Paradies. Allah lässt ihn ins Paradies eingehen. Aber wenn du ihn hier in dieser Welt, wenn du für ihn das Totengebet verrichtest, dann ist das sogar Kufr. Das Totengebet für den Papst zu verrichten ist Kufr. Über den Papst zu sagen, Rahimahullah, möge Allah ihn segnen oder ihm barmherzig sein, das ist Kufr. Denn wir wissen alle, dass Allah den Kafir, dass er dem Kafir keine Barmherzigkeit zeigt. Und dass er ihn in die Hölle lässt. In die Hölle wirft für ewig. Jazakallahu khairan, ya Aba Usama. Also ihr habt hier auch ein paar Links zu diesen MJÖ, was die über den Papst gesagt haben, und es gibt noch einiges in diese Richtung. Inshallah khair. Also wie gesagt, das gleiche, was für den Papst gilt, gilt auch für den Tawhut. Der Papst ist der Tawhut der Christen, der Tawhut der Katholiken. Und König Fahd ist der Tawhut der Murtadun. Und Fahd ist schlimmer als der Papst. Also Papst Johannes Paul II. Steht uns Muslimen viel näher als König Fahd von Saudi-Arabien. Weil König Fahd von Saudi-Arabien ist ein Murtad. Und der Tawhut der katholischen Kirche ist ein Ahlul Kitab. Ist einer von den Ahlul Kitab. Und ihr kennt den Unterschied zwischen Ahlul Kitab und Murtad. Und wir werden auch das inshallah vorbringen. Ihr werdet sehen, dass der Murtad bei Allah viel schlimmer ist als der Jude oder der Christ. Ihr wisst, Juden und Christen, wie sie im islamischen Staat behandelt werden und wie sie geschützt werden. Und sie sind Ahlul Thimma, sie werden bezeichnet als Schutzbefohlene. Im Gegensatz zu diesen Murtadun, die uns heute regieren. Tayyib, also so viel zu dieser Frage, inshallah. Jazakumullahu khairan. Na, natürlich sind alle Regenten heute in der islamischen Welt Kuffar. Aber wie gesagt, wir werden das anhand von Dalil und Beweisen sehr genau noch vorbringen. Ich habe das noch nicht erklärt in den Durus. Und diese Fragen nehmen eigentlich das vorweg, was ich in zukünftigen Lektionen noch erklären will. Aber grundsätzlich, alle Regenten der islamischen Welt sind heute keine gewöhnlichen Kuffar. Sie sind Tawarit, der Plural von Tawarut. Und sie sind auch keine gewöhnlichen Tawarit, sondern sie sind die Köpfe der Tawarit. Also wenn sie gewöhnliche Kuffar wären, das würde ja noch gehen. Ja, das ist eine Steigerungsstufe. Es gibt den Kafir Asli, das ist der ursprüngliche Kafir, zum Beispiel der Jude, der Christ, der Götzenanbeter, der Feueranbeter, das sind die gewöhnlichen Kuffar. Die nächstschlimmere Stufe sind die Murtadun, die Abtrünnigen, das sind jene, die vom Islam abgefallen sind, wie die meisten Regenten heute in der islamischen Welt. Mit meisten, wenn ich jetzt sage, die meisten Regenten, Entschuldigung nochmals, dieser Begriff islamischer Welt ist nicht richtig. Er liegt mir einfach nur auf der Zunge, wie er uns allen auf der Zunge liegt. Es gibt heute keine islamische Welt. Es gibt kein Darul Islam und es gibt keine islamische Welt. Unsere Länder sind heute die Länder des Schirk. Aber das werden wir alles noch erklären, inshallah. Die ehemaligen islamischen Länder, genau. War schon sehr, sehr lange her, das ist ehemalig. Tayyib, also diese, ich habe vorhin gesagt, die meisten Regenten der islamischen Welt sind Murtadun, sind also Menschen, die vom Islam abgefallen sind, die Abtrünnige sind. Ich meine wenn ich sage die meisten, dann meine ich damit nicht, dass der Rest Muslime ist, sondern damit meine ich, es gibt manche von ihnen, die sind Kafir Asli, und das werden wir erklären. Es gibt eine ganze Reihe von Regenten in der ehemaligen islamischen Welt, deren Eltern ja auch schon Kuffar waren. Und solche Leute bezeichnet man nicht als Murtadun, sondern das sind Kuffar Asliyun. Das sind also gewöhnliche Kuffar, das sind keine Abtrünnigen mehr. Das ist ein Unterschied, ja. Aber grundsätzlich die Regenten der islamischen Welt sind Kuffar, beziehungsweise noch schlimmer, sie sind Murtadun und keine gewöhnliche Murtadun, sondern Riddatun Mughallada, eine gewaltige Ridda. Und sie sind Tawarit. Das heißt, die nächste Stufe, sie sind Tawarit, sie sind der Plural von Tawarut, sie sind Tawarut. Und sie sind auch keine gewöhnlichen Tawarit, sondern wie Muhammad ibn Abdul Wahhab gesagt hat, Ha'ulai Ru'us al-Tawarit. Sie sind die Köpfe der Tawarit. Sie sind die größten Kuffar überhaupt, die es auf der Welt gibt. Und der Kuffar der Regenten heute wird durch keinen Kuffar übersteigert. Selbst der Kuffar des Atheisten ist geringer als der Kuffar der Regenten der sogenannten islamischen Welt. obwohl vielleicht eine ganze Reihe von diesen Regenten an die Existenz Allahs glauben und von sich selber sogar meinen, dass sie Muslime sind. Wir haben das sehr deutlich bei Saddam Hussein gesehen. Also Saddam Hussein, man hat gesehen auf sein Verhalten, bevor er erhängt wurde, man hat gesehen, dass er wirklich glaubt. Er glaubt an Gott, er glaubt an Allah und er glaubt an den Islam. Und er glaubt auch noch, dass er Muslim ist. Er war fest davon überzeugt, dass er Muslim ist. War er aber nicht. Und auch das werden wir noch inshallah erklären in zukünftigen Durus, warum er das nicht war. Ich weiß, dass viele bei uns hier, viele Brüder und Schwestern vielleicht glauben werden, er war Muslim. Wir werden erklären, dass er das nicht war und warum. Werden wir erklären inshallah. Und sie sind nicht entschuldigt, also sie sind auf keinen Fall entschuldigt, aber warum sie nicht entschuldigt sind, das müssten wir also in einer eigenen Lektion inshallah erklären, in dieser Lektion, die dann heißen wird Al-Uzr bil Jahl. Das heißt, wann ist ein Kafir entschuldigt und wann nicht? Weil es gibt Fälle, dass jemand, in denen der Kafir den Kufr vornehmen kann und in denen er entschuldigt ist. Aber seid gewiss, ich kann euch jetzt schon beantworten, ein Regent, der nach den Gesetzen des Kufr regiert, ist niemals und auf keinen Fall entschuldigt. Warum und wieso, erklären wir inshallah in Zukunft. Na, weil das Sual al-Khamis inshallah. Die nächste Frage. Assalamu alaikum, alaikum salam. Darf man den Wehrdienst absolvieren, egal in welchem Land? Nein, den Wehrdienst darfst du nirgends absolvieren, in keinem Land. Egal, ob du jetzt in einem Land wie hier in Europa lebst, in einem europäischen Land, oder ob du irgendwo in der ehemaligen islamischen Welt lebst. Egal, wo du lebst, du darfst auf keinen Fall den Wehrdienst absolvieren. Weil diese Länder, egal ob jetzt die Länder Europas oder diese Länder, in denen diese Bilad al-Kufr al-Asliya, Dar al-Kufr al-Asli, es gibt Dar al-Kufr al-Asli und Dar al-Kufr al-Tari' oder auch Dar al-Kufr, Dar al-Ridda, yani. Unsere Länder sind heute Dar al-Ridda. Unsere Länder sind Ridda-Staaten. Staaten, in denen die Ridda, also die Abtrünnigkeit, regiert. Der Abfall vom Islam. In dem Regenten regieren, die vom Islam abgefallen sind, die nach den Gesetzen des Kufr regieren. Das sind unsere Länder. Die Länder der europäischen Welt sind die Jaro Kufr in Asliya. Das sind ursprüngliche Kufr-Länder. Und die sind natürlich für uns und in unseren Augen weitaus besser als unsere Länder, als die Länder der arabischen Welt oder der Biladul Arajim, allati tantasibu ila al-Islam. Diese Länder hier sind sicherlich viel besser. Weil sie eben Ahlul Kitab sind grundsätzlich. Und auch wenn sie nicht Ahlul Kitab sind, sondern Atheisten oder was auch immer, sind sie Kuffar und Asliyun und stehen uns näher als solche. Also Al-Kafir al-Asli steht uns näher als Al-Kafir al-Murtad. Aber diese Dinge werden wir noch erklären, inshallah. Wie auch immer, in keinem dieser Länder darfst du den Wehrdienst absolvieren. Denn der Wehrdienst bedeutet, dass du militärischen Dienst leistest. Und ihr wisst, der Militärdienst bedeutet die Unterstützung des Tawhut. Woraus bezieht der Tawhut seine Macht? Woraus bezieht der Tawhut seine Macht? Ein Tawhut hat doch gar nicht die Möglichkeit, die Menschen in seiner Gewalt zu halten, die Menschen zu unterdrücken, ihnen den Kufr aufzuzwingen. Er hat ja gar nicht die Möglichkeit, ihnen den Kufr aufzuzwingen, wenn er nicht von seinem Militär unterstützt wird. Das Militär muss ihn ja unterstützen. Und die gesamte Macht des Tawhut stützt sich auf das Militär. Die Macht des Tawhut stützt sich auf das Militär. Und vielleicht kann ich das noch ein bisschen ausführen, bevor wir jetzt da weitergehen zu den nächsten Fragen. Und die Unterstützung des Tawhut ist Kufr. Die Unterstützung des Tawhut, egal ob verbal oder eben durch Waffengewalt oder durch irgendeine andere Form, egal ob jetzt verbal oder materiell, jede Form der Unterstützung des Tawhut, der direkten Unterstützung des Tawhut, ist Kufr. Und jeder Mensch, der den Wehrdienst absolviert, verfällt in den Kufr. Weil er damit seinen Beitrag für den Fortbestand des Tawhut leistet. Und du als Moslem hast die Verpflichtung, den Kufr gegen den Tawhut vorzunehmen, um Moslem zu sein. Um Muslim zu sein, um den Tawhid zu verwirklichen, musst du den Kufr gegen den Tawhut vornehmen. Und wir erklären das noch, inshallah. Wir werden erklären, wer ist der Tawhut, und wir werden noch genau erklären, wie du den Kufr gegen den Tawhut vornimmst, inshallah. Anhand der Aussagen des Salaf. Jedenfalls kannst du nur Muslim sein, wenn du dich vom Tawhut lossagst und dich gegen ihn stellst und dein Leben dafür einsetzt, den Tawhut zu stürzen und die islamische Ordnung zur Anwendung zu bringen. Wenn du jetzt aber ins Militär eintrittst oder hier Wehrdienst absolvierst, egal wo, dann unterstützt du den Tawhut und leistest deinen Beitrag, deinen direkten Beitrag, um für den Fortbestand des Tawhut zu sorgen. Und das widerspricht dem Kufr des Tawhut. Das ist Iman an den Tawhut. Diese Aya, inshallah, werden wir in Zukunft, also die hier jetzt der Bruder gepostet hat, diese Übersetzung, werden wir inshallah dann noch in Zukunft genau durchnehmen, in zukünftigen Lektionen und erklären, wie es leid hat. Also wie gesagt, den Wehrdienst zu absolvieren ist Kufr und keinem Muslim ist es gestattet, den Wehrdienst zu absolvieren. Wer das tut, wird zum Kafir, egal ob in Ägypten oder in Saudi-Arabien oder in Deutschland. Und ihr müsst als Muslime euch weigern, den Wehrdienst zu absolvieren. Das ist nicht halal und nicht erlaubt und jeder Muslim, der das tut, ist kein Muslim. Bis er davon ablässt und bis er Tauba macht und wieder Muslim wird. Und wer von euch diesen Wehrdienst absolviert hat, der soll die Tauba vornehmen. Denn er ist aus dem Islam herausgefallen, ohne es zu ahnen. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو الحسين hat gesagt, dass du Ibn Baz und Ibn Uthaymin als Hunde der Hölle bezeichnest. Ist deine Aussage richtig? Wenn ja, kannst du das erklären, bitte. Also ich bezeichne Ibn Uthaymin und Ibn Baz nicht als Höllenhunde oder als Hunde der Hölle, weil das ist zu sanft für sie. Die Hunde der Hölle, das ist ein Begriff, den der Gesandte sallallahu alaihi wasallam für die Khawarij verwendet hat. Und er hat über die Khawarij gesagt, hum kilabun nar. Er hat über die Khawarij, der Prophet alaihi wasallam hat über die Khawarij gesagt, hum kilabun nar. Er hat über die Khawarij gesagt, sie sind Höllenhunde, sie sind die Hunde der Hölle. Aber dennoch wissen wir, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam uns erklärt hat und die Sahaba uns erklärt haben, dass die Khawarij Muslime waren. Die Khawarij, obwohl sie sehr weit von der Aqida und vom Verständnis der Ahlus Sunnah wal Jama'ah entfernt waren, waren immer noch Muslime und sind nicht Kuffar gewesen. Und wir bringen das inshallah in Zukunft, wenn wir über die Khawarij sprechen, werden wir das erklären. Aber sie waren keine Kuffar. Dennoch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie als Hölle, als Hunde der Hölle, als Höllenhunde bezeichnet. Und wie gesagt, also hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Muslime, die zwar Muslime, Mubtadi'a, also Bid'a-Muslime, hat er als Höllenhunde bezeichnet. Und Ibn Baz und Ibn Uthaymin sind keine Bid'a-Muslime, sie sind überhaupt keine Muslime. Ibn Baz und Ibn Uthaymin und auch viele andere, die sich zum Königshaus bekennen, zum Saudischen, sind Kuffar, sind Murtadun. Und das ist ein Kapitel für sich. Ich nehme das jetzt vorweg, ich erkläre das jetzt, ich weiß, es schockiert viele, aber ich werde diese Sache, inshallah, anhand von Beweisen erklären. Wir werden die Beweise aus Koran und Sunna dafür bringen, dass es zu den unbedingten Prinzipien von Ahlus Sunna wal Jama'a gehört, gegen Leute wie Ibn Baz und Ibn Uthaymin Takfir vorzunehmen, sie als Kuffar zu betrachten. Und dass jemand, der sagt, diese Leute sind Muslime, dass er nicht den Tawhid verstanden hat und dass er nicht zu Ahlus Sunna wal Jama'a gehört. Und wenn ich jetzt sage, er gehört nicht zu Ahlus Sunna wal Jama'a, dann ist er immer noch Muslim, bitte nicht missverstehen. Jemand, der nicht zu Ahlus Sunnah wal Jama'ah gehört, ist ein Mubtadi'a, ist jemand, der Bid'a begeht, aber ist immer noch, also er gehört dann zu diesen Sekten des Islam, aber die Sekten gehören zum Islam. Und das werden wir noch erklären, was sind die islamischen Sekten und so weiter, diese 72 Sekten, von denen der Prophet a.s. gesprochen hat, das kommt alles noch, inshallah. Aber Ibn Baz und Ibn Uthaymin sind Kuffar und sind keine Muslime. Und wir werden das anhand von Beweisen erklären. Die Beweise aus Koran und aus Sunna, und wir werden das anhand der Aussagen des Salaf erklären. Und ich werde euch die Schriften von Ibn Baz, ich werde euch hier das rauskopieren und posten und übersetzen, damit ihr selber seht, was das für Menschen waren. Weil viele Leute kennen Ibn Baz und Ibn Uthaymin nur als die angeblichen großen Gelehrten des Salaf, der heutigen Salafier. Und manche bezeichnen sie sogar als Sheikhul Islam. Ich möchte nicht abstreiten, dass Ibn Baz und Ibn Uthaymin sehr viel Wissen hatten. Ich selbst habe das meiste Fiqh früher, als ich früher noch gelernt habe, also als ich früher noch von solchen Leuten gelernt habe, lernen, ich habe gerade erst angefangen mit dem Lernen, damit möchte ich nicht sagen, dass ich jetzt ausgelernt habe. Ich möchte damit sagen, früher, als ich von solchen Leuten noch gelernt habe, habe ich praktisch mein gesamtes Fiqh-Wissen von Ibn Uthaymin genommen. Und ich habe jahrelang nur die Schriften von Ibn Uthaymin im Fiqh studiert. Und mein meistes Fiqh-Wissen kommt von ihm. Ich weiß, dass diese Leute sehr viel Wissen haben und hatten oder hatten, und ich habe auch ihre gesammelten Werke, alles, was diese Leute jemals geschrieben haben und jemals veröffentlicht wurde, habe ich zu Hause. Und ich schlage da auch noch immer noch nach, um zu wissen, was diese Leute sagen, aber sie sind Kuffar, Wissen hatten sie. Aber das Wissen um den Halal und den Haram, das Erlaubt und Verboten, um den Makruh, Mandub, Al-Wajib und so weiter, dieses Wissen allein macht einen Menschen nicht zum Muslim, wenn er nicht den Tawhid verwirklicht. Und das werden wir noch erklären, inshallah. Das wird ein Kapitel für sich sein. Diese Gelehrten, diese sogenannten Gelehrten, diese eine Ulama, eine Ruhban und Tawarit, diese Gelehrten der Tawarit, wie es sich um sie verhält, was ihr Hukum ist, wie der Islam über sie urteilt, diese Dinge werden wir erklären. Und ich weiß, das schockiert viele. Aber ich möchte jenen sagen, die von diesen Aussagen schockiert sind, überlegt einmal, ich meine, ihr werdet vielleicht sagen, okay, ja, Abul Khattab ist immer ein Takfiri und bei ihm sind alle Kuffar und so weiter, aber macht es euch nicht so einfach. Brüder und Schwestern, macht es euch nicht so einfach. Hört euch an, was hier gesagt wird, inshallah, in diesem Raum, was an Adilla vorgebracht wird, was an Beweisen vorgebracht wird. Hört euch das mal an, die nächsten Monate, bi'idhnillahi ta'ala. Und wenn ihr dann diesen Manhaj erfasst habt und gehört habt und verstanden habt, dann werden, wenn ihr dann immer noch behaupten wollt, ich bin ein Takfiri, dann kann ich wirklich euch nicht mehr weiterhelfen. Aber hört euch diese Dinge mal an und seid nicht voreilig. Und ich weiß, es schockiert viele von euch, aber ich möchte jedem, der von solchen Aussagen schockiert ist, ich möchte ihm sagen, mach dir mal Gedanken darüber, wie weit du vom Verständnis der Ahlus Sunnah wal Jamaa entfernt bist. Wie weit du vom Madhab, vom Mu'taqad, von der Aqidah, vom Tawhid-Verständnis der Sahaba und der Tabi'in entfernt bist. Und natürlich, ich weiß, dass jeder, der mit uns hier im Raum ist, oder jeder, der auch in irgendeinem anderen Raum ist, dass er fest davon überzeugt ist, dass er der einzige und der wahre und der richtige Vertreter von Ahlus Sunnah wal Jamaa ist. Aber jeder glaubt das von sich. Und wir werden das, aber dieser Glaube allein zählt nichts. Bringt eure Beweise und ich bringe auch meine Beweise. Khair, jazakumullahu khairan. Ist das eine Frage hier? Die Rebellion der Menschen gegen Allah hat 3 Stufen. Es ist, glaube ich, nur so ein. Es ist keine Frage, ne? Ja, aber Usama. Hier ist irgendwer, someone has been bounced here. From the group by Islam Information. Jemand wurde hier rausgeworfen, habe ich gesehen. Ist schade, ich bin nicht so dafür, dass man die Leute rauswirft. Das ist halt mein Tipp, ihr müsst das selber machen. Khair, inshallah. Jedenfalls, ich finde, man kennt ja die Leute, wenn sie zum Beispiel viele schlimme Sachen schreiben, kannst du sie eine Red dotten und khair, inshallah. Dass sie zumindest mithören. La'allallaha yahdihim, yani. Khair, al-Sual al-Thani, min al-Yawm. Ach, meine Frage ist, Unwissenheit eine Entschuldigung im Tawhid? Und wenn ja, in welchen Situationen ist man entschuldigt und in welchen nicht? Wie ist es heutzutage mit den Muslimen, die in der Nachbarschaft wohnen und einem jeden Tag begegnen, die aber Schirk begehen? Ja, das ist natürlich ein Widerspruch. Du sagst dir selbst, die Muslime, die in meiner Nachbarschaft wohnen, aber jeden Tag Schirk begehen. Also die dir jeden Tag begegnen, aber Schirk begehen. Wenn jemand Schirk begeht, dann nennt man ihn Muschrik. Wenn jemand den Schirk begeht, dann nennt man ihn Muschrik und dann nennt man ihn nicht mehr Muslim. Jemand, der den Schirk begeht, ist ein Muschrik. Also wenn du von jemandem weißt, dass er den Schirk begeht, dann ist er Muschrik. Wenn du zum Beispiel von jemandem weißt, dass er wählen geht, oder dass er den Wehrdienst absolviert, oder dass er die Staatsbürgerschaft in Deutschland bei euch beantragt hat und dort diese Bedingungen da unterschrieben hat, dieses Loyalitätsbekenntnis, dann ist der Muschrik. Als Muslim darfst du sowas nicht. Du kannst hier leben, du kannst dich hier, soweit es der Islam erlaubt, anpassen und du hast dich hier korrekt zu verhalten. Okay, das ist richtig. Du hast dich hier nach den Gesetzen des Islam zu verhalten und vieles mehr, wie du dich hier zu verhalten hast in Deutschland, das werden wir inshallah noch in eigenen Lektionen vornehmen. Wie hat ein Muslim sich in solchen Ländern, in Biladul Kufr, wie hat er sich zu verhalten und welchen Umgang hat er mit den Menschen in dieser Gesellschaft zu pflegen? Das kommt alles noch. Aber wenn du von jemandem weißt, dass er Schirk begeht, dann ist er Muschrik. Und dann ist er kein Muslim mehr. Und ein Muschrik ist nicht entschuldigt für seinen Schirk. Und das kommt alles noch, das werden wir erklären. Da muss ich aber so einen Unterschied machen zwischen Kafir und zwischen Muschrik. Da gibt es einen wesentlichen Unterschied. Das werden wir alles noch erklären. Es kann sein, in manchen Fällen, Also das ist beim Wählen und bei diesen Dingen ist das nicht der Fall. Und das ist auch sehr selten der Fall. Aber ich meine grundsätzlich, rein grundsätzlich ist es möglich, dass jemand den Schirk begeht und dadurch zum Muschrik wird, aber kein Kafir ist. Es gibt einen Unterschied zwischen Muschrik und Kafir. Also nicht jeder Kafir ist ein Muschrik. Und auch nicht jeder Muschrik ist ein Kafir. Da gibt es Unterschiede zwischen den beiden. Welche Unterschiede werden wir erklären, inshallah? Und das sind Unterschiede, die zum Beispiel Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sehr genau herausgearbeitet hat. Und du findest es auch sehr, sehr genau in den Schriften von den Immat al-Dawat al-Najdiyyah. Vor allem in diesem Buch Ad-Durar al-Saniyyah. Ad-Durar al-Saniyyah. Wer Arabisch kann, sollte sich dieses Buch besorgen und es sehr, sehr eindeutig studieren. Ad-Durar al-Saniyyah. Die Schriften der Immat al-Dawat al-Najdiyyah. Dort werden diese Dinge sehr genau erklärt. Nun, wenn also jemand den Schirk begeht, dann ist er Muschrik. Kann aber in manchen Fällen entschuldigt sein. Und wenn er entschuldigt ist, dann ist er nur bei Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tage entschuldigt. Und wird am jüngsten Tage nochmals extra geprüft, bekommt einen eigenen Propheten. Bekommt einen eigenen Propheten und bekommt eine eigene Prüfung. Und wenn er diese besteht, geht er ins Paradies. Wenn er sie nicht besteht, geht er in die Hölle. Das sind jene Muschrikun, die bei Allah entschuldigt sind. Welche das sind, werden wir später erklären. Aber du kannst, eines ist sicher, und wir werden es auch noch anhand von Beweisen erklären, die Menschen heute in diesen Gesellschaften hier, egal ob in den arabischen Gesellschaften oder in den anderen sogenannten islamischen Gesellschaften, beziehungsweise die Menschen hier in Europa und so weiter, sind für ihren Schirk nicht entschuldigt. Und sie sind Kuffar. Sie sind also nicht nur Muschrikun, sie sind auch Kuffar. Sie sind nicht nur Muschrikun, sie sind auch Kuffar. Und jeder, der heute wählen geht, ist im Normalfall, es gibt einige wenige Ausnahmen, die werde ich erklären, inshallah, aber im Normalfall, jemand, der irgendwo sich an diesen Wahlen beteiligt, ist ein Muschrik. Und nicht nur ein Muschrik, er ist ein Kafir. Aber wie gesagt, wenn jemand den Schirk begeht, und selbst wenn er für seinen Schirk entschuldigt ist, dann ist er nur bei Allah am jüngsten Tage entschuldigt, aber nicht hier in der Dunya. Hier in der Dunya bezeichnest du ihn als Muschrik und behandelst ihn als Muschrik. Das heißt, wenn du von jemandem weißt, dass er Schirk begeht, dann ist er Muschrik. Ich meine, wenn du zum Beispiel von jemandem weißt, dass er, jemand sagt von sich ein krasses Beispiel, ich bin Muslim, ich bekenne mich zum Islam. Und ich meine, ich sage euch Leute, ich kenne sogar solche Fälle. Jemand sagt, ich bin Muslim, ich bekenne mich zum Islam. Und dann geht und hat zu Hause eine Buddha-Statue und wirft sich jeden Tag vor der Buddha-Statue nieder, macht Sajda, macht Sujud vor der Buddha-Statue. Betet diese Statue an, betet Buddha an. Okay, dieser Mensch macht Schirk und er bezeichnet sich als Muslim. Ist er jetzt Muslim oder Muschrik? Er ist Muschrik. An sowas darf kein Muslim zweifeln. Auch wenn er sich selbst als Muslim bezeichnet. Jemand bezeichnet sich zum Beispiel als Muslim und jeden Tag, wenn er nach Hause kommt, wirft er sich vor dem Bild von Ali ibn Abi Talib nieder, macht Sajda und küsst den Boden vor Ali ibn Abi Talib. So wie wir Sujud im Gebet machen. Betet ihn an. Ist doch Muschrik. Kann so jemand noch Muslim sein? An sowas zweifelt kein Muslim. So jemand ist ein Muschrik und ist nicht entschuldigt für seinen Schirk. Und wenn er, also auch wenn aus irgendeinem Grund ein Muschrik in dieser Welt vielleicht mal entschuldigt ist, dann ist er bei Allah am jüngsten Tage entschuldigt und bekommt dort seinen eigenen speziellen Propheten, der ihn dann dort dann prüft. Aber hier in dieser Welt bezeichnest du ihn als Muschrik und behandelst ihn als solchen. Das heißt, du darfst weder sein Fleisch essen, du darfst ihn nicht islamisch grüßen, du darfst nicht hinter ihm beten, du darfst ihn nicht als Muslim behandeln. Na, jazakumullahu khairan. Noch weitere Fragen? Also ich habe jetzt die zweite Frage bekommen, es ist keine dritte mehr gekommen. Okay, inshallah. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Ich habe zwei Fragen. Darf ich in die Unterrichte von Abul Hussein? Und wo müsste ich, bei ihm aufpassen oder wo muss ich bei ihm aufpassen? Bruder Islam Information, musst du gehen oder was? Musst du Schluss machen hier? Weil du meinst, du bist unter Druck. Kannst du mal die Heizung ein bisschen runterstellen? Nein. Ja, Achi, Islam Information. Alayka bil Mughadara, ja, Achi, Islam Information. Tayyib, Jazakallahu khairan. Naam, Jayid. Khair, inshallah. Also diese Frage, Abul Hussein, also ich kenne grundsätzlich Abul Hussein nur sehr oberflächlich. Ich weiß nicht viel von ihm. Ich weiß, er hat einen Paltok rum. Und wenn all das stimmt, was man über ihn sagt, also dass er, wenn das stimmt, dass er die Regenten der islamischen Welt als Muslime betrachtet, oder sogar als Awliyaul Amr, wenn es stimmt, dass er der Ansicht ist, dass der König von Saudi-Arabien Waliul Amr ist, das heißt rechtmäßiger Herrscher von Saudi-Arabien, oder sonst was, dann ist Abul Hussein ein Kafir. Dann ist er ein Murtad. Aber wie gesagt, ich habe diese Dinge jetzt nicht explizit von ihm selbst so gehört. Ich war auch nicht in seinem Dars oder was. Ich habe gehört, er hat mich eingeladen, ich soll bei ihm lernen. Also bevor ich den Mund aufmache, ich habe das schon gehört. Man hat mir das geschickt. Und dass er nicht bereit ist, mit Leuten wie mir zu reden, weil ich eben nicht seiner gewachsen bin und nicht auf dem Niveau seines enormen Wissens bin. Das habe ich schon erfahren, das hat man mir mitgeteilt. Ich habe das, ehrlich gesagt, ich habe ihn noch nie um eine Munawara gebeten. Ich habe ihn nie gebeten, jetzt mit mir zu diskutieren oder was. Also wir erklären hier die Wahrheit anhand der Aussagen des Salaf. Und jeder, der aufrichtig meine Aussage oder unsere Aussagen hier mit den Aussagen von Abul Hussein vergleicht und das mit den die Koran und Sunna-Belege zur Rat oder hier heranzieht und hier die Aussagen des Salaf heranzieht, jemand, der das tut und der kommt auch selber auf die Wahrheit drauf. Also ich hab diesen Menschen nie dazu aufgefordert, mit mir zu diskutieren oder was, aber er hat so von sich gegeben, dass ich ihm nicht geeignet bin und dass ich nicht seiner gewachsen bin und ja, ich sollte noch bei ihm ein paar Jahre lernen und dann, inshallah, bequemt er sich vielleicht mit uns zu diskutieren. Khair, ja. Aber wie gesagt, wenn das stimmt, was man von ihm sagt, dass er die Regenten der islamischen Welt als Muslime betrachtet, alle, dass er alle Regenten der islamischen Welt als Muslime betrachtet und dass er meint, dass jemand, der nach den Gesetzen des Kufr regiert, so wie das heute der Fall ist in der sogenannten islamischen Welt, dass so jemand nur kleinen Kufr begeht und keinen großen Kufr, dann ist das ein weiterer Kufr, dann ist das eine weitere Kufr-Aussage von diesem Abul Hussein. Also wie gesagt, und zu ihm in den Raum, man darf natürlich zu ihm in den Raum gehen in so einem Fall, um seine Kufr-Aussagen, falls er sie tätigt, zu widerlegen und ihn auf diesen Kufr und die Leute, die dort anwesend sind und bei ihm lernen, darauf aufmerksam zu machen, dass diese Aussagen Kufr sind. Am besten immer mit Dalil, also wenn jemand die Fähigkeit und die Möglichkeit hat, den Dalil vorzubringen, ist das sehr wichtig. Und ansonsten, ich meine, ich grundsätzlich bin natürlich als Muslim verpflichtet, vor Leuten wie Abul Hussein zu warnen. Das heißt, ein Mensch, der, wenn das alles stimmt, was man über ihn sagt, auch wenn es nicht stimmt, dann ist es so, dass er auf jeden Fall vom Tawhid keine Ahnung hat. Dann ist er zwar noch Muslim, aber er hat sicher keinen blassen Schimmer vom Tawhid. Und von den unbedingten Prinzipien des Tawhid. Und ansonsten, ich meine, ob er Wissen über Scharia hat oder dergleichen, das kann ich wirklich nicht beurteilen. Ich habe da wenig gehört. Ich habe ihn ein paar Mal sprechen gehört. Ich muss sagen, also er hat scheinbar, auch wenn er studiert hat, hat er zumindest nicht Arabisch gelernt, weil er eben ein sehr fehlerhaftes Arabisch vorbringt. Mehr kann ich dazu nicht sagen, Jani. Und ich muss jeden davor warnen, bei ihm zu lernen, weil man Gefahr läuft, unter den Einfluss des Kufr zu kommen, den er immer wieder von sich gibt. Und wenn man wirklich nach Wissen strebt und den Islam und die Scharia erlernen und studieren will und also den Halal und den Haram und so weiter erlernen will, dann kann man das auch woanders. als bei diesem Abul Hussein. Also wie gesagt, rein Scharan ist es nicht halal, dass man bei diesem Menschen lernt. Aber es ist halal, dass man hingeht und mit ihm diskutiert und seine Fehler aufzeigt. Mit dieser Absicht darf man bei ihm anwesend sein, ansonsten nicht. Und das gilt grundsätzlich, also grundsätzlich sagen die Ulama Ahli Sunnah wal Jama'ah, und ich kann euch diese Aussagen bringen, inshallah. Ich kann euch diese Aussagen bei Gelegenheit bringen. Die großen Ulama des Salaf haben alle erklärt, dass es verboten ist, bei den Mubtadi'a zu lernen. Also wenn jemand ein Mubtadi'a ist, also wenn jemand zwar grundsätzlich Muslim ist, aber Bid'ah vornimmt und Bid'ah unterrichtet oder die Bid'ah in seinen Unterricht einfließen lässt, dann darf man bei ihm nicht lernen. Dann darf man bei ihm nicht lernen. Und man darf mit ihm auch keinen freundschaftlichen Umgang pflegen. Es sei denn, man pflegt Umgang mit ihm, um ihn recht zu leiten. Oder man geht in seinen Dars, um ihn auf seine Fehler aufmerksam zu machen und die Menschen dort in diesem Dars zu warnen. Das ist möglich. Und bei Abul Hussein, ich habe wirklich die schwere Befürchtung, dass diese Aussagen, die ich immer wieder gehört habe über ihn, also von wegen, dass die Regenten Auliyaul Amr sind und dass sie Muslime sind, alle, dass sie alle Muslime sind, wenn er sagen würde, einige von ihnen sind in meinen Augen entschuldigt, selbst dann könnten wir Abul Hussein nicht entschuldigen für diese Aussage, weil Abul Hussein ist nicht irgend so ein Mensch, der erst seit einem Jahr Muslim ist und nichts gelernt hat. Abul Hussein ist Araber, Abul Hussein gibt Unterricht, Abul Hussein hat lange gelernt, er maßt sich an zu unterrichten, er hat sicher ein gewisses Wissen, so ein Mensch ist nicht entschuldigt, wenn er behauptet, der König von Saudi-Arabien sei für seinen Kufr entschuldigt. Und dass das, was er tut, vielleicht gar kein Kufr ist. Also mit so einer Aussage ist er sicher nicht mehr ein Mubtadi'a, sondern ein Kafir, ein Murtad. Und bei dem darf man, wenn du schon beim Mubtadi'a nicht lernen darfst, dann darfst du beim Kafir noch viel weniger lernen. Das also grundlegend. Und ich meine, vielleicht könnt ihr ja mir exaktere Aussagen von diesem Abul Hussein bringen. Ich habe leider auch, weil er nichts geschrieben hat, kann ich natürlich Khair, barakallahu fi ya akhi, Islam Information für 15 Minuten, inshallah. Naam, jazakallahu khairan. Wir sehen uns dann, inshallah. Khair, also so viel zu Abul Hussein. Also seid gewarnt vor diesem Menschen. Und das Streben nach Wissen ist eine unbedingte Verpflichtung, aber ihr habt sicherlich Möglichkeiten,